Unser heutiges Thema ist die Weltwirtschaftskrise. Untertitel: Erst krachten die Banken, jetzt die ganze Weltwirtschaft. Warum? Und zwei Untertitel: Gegen das Hoffen und Bangen um die baldige Gesundheit unserer Wirtschaft. Ich weiß nicht, wer von euch oder Ihnen schon bei den früheren Vorträgen von uns war zur Finanzkrise. Das ist nicht unser erster Vortrag. Ich will es aber nicht voraussetzen, was da alles besprochen worden ist. Trotzdem kann ich natürlich die Finanzkrise, die im Vorlauf stattgefunden hat, bevor dann die Krise der sogenannten Realwirtschaft angelaufen ist, heute nicht ausführlich mehr besprechen. Ich werde kurze Zusammenfassungen machen, ich werde die wichtigsten Punkte davon nennen. Und dann soll die erste Frage, das ist auch die, die in der Ankündigung im Flugblatt steht, die erste Frage geklärt werden: Warum trifft die Krise der Finanztitel oder der Finanzwirtschaft und ihr drohender Zusammenbruch das produktive Kapital? Zweiter Teil und zweite Frage: Warum sind die Banken im Unterschied zur übrigen Wirtschaft, Produktion, Handel, der sogenannten Realwirtschaft, und auch im Unterschied zu dem sonst immer so heiligen Kuh, die Arbeitsplätze, systemrelevant oder systemisch? Dritte Frage und dritter Teil: Worin besteht die Weltwirtschaftskrise und wie kommt es oder wie kam es dazu? Viertens: Wie wird die Weltwirtschaftskrise abgewickelt? Und die fünfte Frage ist eine Frage, die gar keinen eigenen Titel, gar keinen eigenen Teil bedeutet, sondern die in allen Teilen mitbesprochen wird. Warum ist es falsch, um diese Wirtschaft zu bangen und auf ihre Gesundung zu hoffen? Wie immer ist es jederzeit möglich, Fragen, die aufkommen, zu stellen. Ist es jederzeit möglich, alternative Erklärungen, die jemand vertritt, zur Diskussion zu stellen, möglichst aber immer zum jeweiligen Punkt passend. Also erstens: Warum trifft die Krise der Finanzwirtschaft die Realwirtschaft? Warum löst die Krise des Finanzwesens eine Krise der produktiven Wirtschaft aus? Im Schwange ist dabei eine Beschwerde. Politik, Öffentlichkeit, Gewerkschaften, auch Unternehmerverbände der produktiven Wirtschaft beklagen sich. Sie klagen die Finanzwirtschaft an, den Dienst schuldig zu bleiben, für den sie angeblich eigentlich da ist. Worin besteht der Dienst? Der Dienst soll darin bestehen: Die Finanzwirtschaft ist das Mittel, dem produktiven Kapital auf die Sprünge zu helfen. Das ist einigermaßen merkwürdig. Wenn wir mal ganz kurz überlegen, was die Finanzwirtschaft eigentlich ist, was sie eigentlich treibt, dann wissen wir, auch dann, wenn wir nicht groß studiert haben, aus dem, was in der Öffentlichkeit so darüber berichtet worden ist, und ja sehr intensiv berichtet worden ist, seit einem halben Jahr, seit die Finanzkrise ausgebrochen ist im letzten Herbst, dann wissen wir, dass diese Herren und Damen sich vor allem damit beschäftigen, irgendwelche obskuren, dem normalen Menschen nicht übermäßig einsichtigen, Zahlen aufzuschreiben, Bilanzen zu machen mit der Ausgabe von Papieren, in denen sie lauter große Versprechungen gemacht haben, nämlich von Zinsen oder von Kursgewinnen. Und dieses Geschäft soll im letzten Herbst irgendwie zusammengebrochen sein. Ja, soll es halt zusammenbrechen. Was hängt denn daran? Wenn sich wechselseitig Zahlen aufschreiben und die Sachen dann abkaufen, diese Zettel, diese Wertpapiere, nennt man sie auch, diese Wertpapiere abkaufen und sie damit gewissermaßen beglaubigen, jawohl, sie sind Wertpapiere, wir glauben daran, der Zins, der draufsteht, der wird uns auch ausbezahlt. Und die Sache bricht in sich zusammen. Was hat eigentlich die Produktion damit zu schaffen? Machen die nicht nützliche Dinge, die die Menschheit braucht? Machen die nicht Arbeitsplätze, von denen der Großteil des Volkes lebt? Zahlen die nicht dann auch Steuern, die Unternehmer einerseits, die Arbeitsplatzbesitzer andererseits, dass auch die ganze Gemeinschaft, die ganze Gesellschaft irgendwie funktioniert? Was hat diese Realökonomie, wie sie plötzlich heißt, ein Wort, was man lange Zeit gar nicht gehört hat, diese Realökonomie eigentlich zu schaffen mit der Finanzökonomie oder der Finanzwirtschaft? Naja, so viel weiß auch jeder, dass wenn er ein Geschäft aufmachen will, das muss gar nicht nochmal übermäßig groß sein, meistens hat man nicht, selbst wenn man relativ reich ist, wenn man viel Geld hat, aber vor allem dann, wenn man bloß eine Geschäftsidee hat, also die Vorstellung, das könnte ein Geschäft werden, dann fehlt es meistens am Geld. Dann blickt man zur Bank zu gehen und zu sagen, schau her, ich habe hier ein Projekt, einen Bedarf, zum Beispiel Warten und Aufmöbeln von Computern. Viele User haben Schwierigkeiten damit, da habe ich eine ganz neue Idee. Da könnte ich den Markt aufrollen und könnte vielen Leuten einen guten Dienst tun, gegen Entgelt natürlich. Und an diesem Entgelt beteilige ich dich, Bank, und dann machst du auch deinen Schnitt. An dem Verhältnis könnte euch schon was auffallen. Offenbar läuft in dieser Gesellschaft alles, was nützlich sein könnte oder auch was wirklich nützlich ist, nur wenn diese Knochen von der Bank irgendwie einen Obolus davon abkriegen. Wenn die sagen, glauben wir nicht dran, dass da was draus wird, dann mag das noch so nützlich sein. Dann mag der Bedarf noch so groß danach sein. Läuft das Ding nicht. Leider keine, na nicht Bedürfnisbefriedigung, das wäre vielleicht drin, aber leider keine Geschäfte, die Überschuss erzielen, an denen ich als Bank mich beteiligen kann. Irgendwie merkt man dann schon, wenn man mal überlegt, ein Geschäft zu eröffnen oder sich Rechenschaft darüber abzulegen, wie Geschäfte laufen, kommt man dann schon drauf, aha, an der Bank, an den Banken, am Banksystem scheint sehr viel zu hängen, bevor irgendjemand einen Job kriegt, Geld kriegt, um sich was zu kaufen, was produziert wird, was man kaufen kann. Ja, selbst ob Privatunternehmer, deren Geschäftsgrund ja auch meistens gar nicht einfach so ist, wir wollen gern Gutes tun, dann wären sie ja Non-Profit-Organisations, dann wären sie ja Wohltäter mit spendenbegünstigten Quittungen und so weiter, würden sie dann um sich schmeißen gegen Geld. Nein, das sind Leute, die machen das Gleiche wie die Bank, nämlich Bedarf oder Bedürfnisse decken, befriedigen. Nur dann, wenn für uns ein Überschuss rausspringt. Also das, was die Bank verlangt, das scheint die produzierende Wirtschaft selber zu beseelen. Ohne Überschuss läuft hier nichts. In der Krise ja unmittelbar sichtbar. Von den Instituten, die Prognose machen, prophezeit oder ausgerechnet, diese Krise, die jetzt läuft, wird den Hungertoten, die es auf der Welt gibt, ein paar Hunderttausend, wenn nicht Millionen hinzufügen. Bedarf an Lebensmitteln, also offenbar massig. Not sogar, nicht einfach Bedarf oder Bedürfnis oder Luxus, Not sogar. Wenn nicht lohnend, kein Unternehmer wird dafür produzieren und schon gleich gar keine Bank wird dafür einen Kredit geben. Jetzt ist aber die Wirtschaft offenbar nicht zusammengebrochen, weil sie selber keine Gewinne gemacht hat. Da hat es ja geheißen im Jahr 2008, jetzt in Deutschland, in Europa, in der Eurozone, jetzt läuft die Wirtschaft an, jetzt ist der Aufschwung da. Na gut, haben ein paar Gewerkschaftler, linke Gewerkschaftler gemault, aber nicht bei uns an der Basis. Hat die Kanzlerin gesagt, kommt schon noch, kommt schon noch. Jetzt haben wir erstmal die Jobmaschine der Billiglöhner, die Jobmaschine der Leiharbeiter. Und dann, wenn alles so richtig läuft, dann kommt auch an bei denen, bei der nächsten Lohnrunde, die mehr Geld brauchen. Nachdem sie 5 oder 10 Jahre lang jedes Jahr weniger gekriegt haben. Oder rausgeschmissen worden sind und jetzt hoffen, dass sie wieder eingestellt werden. Die Wirtschaftsinstitute, die Weisen, haben beurteilt, was haben die Banken für, was haben die Fabriken für Aufträge, was haben sie für Absatzchancen, wie steht es mit den Exportmärkten in China, in den USA, sonst wo, haben gesagt, bombiges Wachstum. Wir können bestätigen, die Kanzlerin hat recht, die Wirtschaft wächst. Und dann war der Herbst 2008 plötzlich da. Und da ist plötzlich die Hypokreditkrise oder Subprime-Krise losgebrochen. Und die ersten Banken mussten feststellen, sie haben gewaltige Löcher in ihren Bilanzen. Und die erste große Bank ist gekracht, nämlich Lehman Brothers. Und da war der Salat da. Plötzlich hat sich offenbar nichts mehr gelohnt. Plötzlich waren, naja, nicht ganz plötzlich, für 2, 3 Monate hat es gedauert. Plötzlich hat Daimler gemeldet, Kurzarbeit. Gerade noch frisch gestartet unter dem neuen Chef, Zetsche, in ein neues Konjunkturhoch, dicke Auftragsbücher und genauso in allen anderen Branchen. Alle waren froh gemut und plötzlich mit dem Zusammenbruch der Banken war es vorbei. Warum? Nochmal, was hat diese Wirtschaft zu tun, die ja noch selber große Konglomerate sind, also Aktiengesellschaften, mit Hunderten von Milliarden Umsätzen, mit Hunderttausenden von Beschäftigten und manchmal ein paar Glühwein kleiner, dann sind es halt bloß ein paar Milliarden Umsätze und ein paar Tausend Beschäftigte. Warum stehen die plötzlich vor dem Nichts, wenn die Finanzwirtschaft eine Krise macht, die sie ganz offenbar nicht macht, weil Daimler sich nicht gelohnt hat oder BASF oder Unilever oder Nestle, was auch immer. Die haben nicht etwa plötzlich Kredite nicht mehr zurückzahlen können oder bedienen können. Im Gegenteil, die Prognosen standen gut. Diese Krise, die da im Herbst angegangen ist, war eine Krise zunächst mal rein der Finanztitel. Dazu vielleicht ein paar Argumente, ein paar Hinweise. Die werden jetzt notwendigerweise kurz sein, weil es nicht das Hauptthema des Abends ist, aber es gibt die Möglichkeit, es nachzulesen, im neuen Gegenstandpunkt Nummer 2 dieses Jahres, den ich gerade mitgebracht habe, direkt von der Druckerei, da gibt es Artikel Finanzkapital 2, da wird erklärt, wie das geht, mit Wertpapieren zu spekulieren oder auch eine Akkumulation des sogenannten fiktiven Kapitals zu betreiben. Das lässt sich also hier nachlesen und insofern kann ich mich kurz fassen und nur das Allerwichtigste davon sagen, nämlich, was machen die da? Es ist ja nicht die Abteilung der Finanzwirtschaft, die den produktiven Unternehmen Kredite geben, die sie dann investieren in Rohstoffe, Maschinen, Arbeitskräfte, dann damit Waren, Güter, sagt man auch manchmal, herstellen und diese Güter verkaufen und dann kommt raus, erstens der Preis aller Elemente, der anteiligen Maschinen, der Rohstoffe, der Arbeitslöhne und zweitens ein saftiger Gewinn und der saftige Gewinn wandert einerseits wieder in die Firma zurück, um noch auf größerer Stufenleiter zu produzieren und andererseits wandert er in die Bank als Amortisation des Kredits, Bedienung des Kredits. Das hat alles funktioniert. Was gekracht ist, war nicht die Kredite der Realwirtschaftler, was gekracht ist, waren die Wertpapierbestände, diese Akkumulation von lauter Finanztiteln, die ganz getrennt von der wirklichen Wirtschaft oder der Realwirtschaft stattgefunden hat. Wir werden gleich noch über die Realwirtschaft reden, was an der es eigentlich so furchtbar real ist. Aber jetzt erstmal ganz kurz über die Finanztitel. Was haben die ja gemacht? Banken haben darauf verwiesen, wie viele Geschäfte sie erfolgreich abwickeln. Mit Produzenten, mit dem Handel, mit sich selber. Und was haben sie da gemacht? Was ist ihr Geschäft dabei? Sie machen dem Publikum ein Angebot. Du brauchst nicht zu investieren bei einem bestimmten Unternehmen. Du brauchst dein Kapital nicht wagen, sagen wir mal, mit der Sonderkonjunktur des Automobils oder des Computers oder der Chemie. Du kannst einfach auf uns als Banken setzen. Wir versprechen dir, jedes Jahr eine bestimmte Summe Geldes zu bezahlen. Und die kostet so und so viel. Sagen wir mal 100 Euro für 5 Euro pro Jahr. Wenn du mir diesen Zettel abkaufst, den ich jetzt vom Durchschnittszins 5% umrechne, dann kostet er 100 Euro. Dann kaufst du von mir ein wachsendes Stück Reichtum. Das wird ganz automatisch allein dadurch, dass du mir das Geld gegeben hast und ich es dann irgendwie verwende bei meinen Geschäften, die dich nicht weiter zu investieren brauchen. Wächst es ganz automatisch an. Da macht die Bank aus Leuten, die Geldbesitzer sind, und es können ganz kleine Geldbesitzer sein, Arbeitslöhne oder Angestellte mit bisschen Geld übrig, die auf irgendwas sparen, um sich eines Tages die Rente aufzubessern oder ein Haus zu kaufen oder was ich, was sie damit machen wollen. Denen verwandeln sie das Geld, was sie haben, die sind Geldbesitzer, das Geld ist aber blöd, wenn man es einfach hinlegt, in die Matratze steckt, wird es weniger. Wegen der Inflation. Nein, die Bank macht ein Angebot aus jedem Menschen, wie klein immer sein Geldguthaben sein mag, mache ich einen kleinen Anteilhaber am Kapitalwachstum. Ich verwandle sein Geld in Kapital. Und dieses, was die Banken da machen, das machen sie nicht bloß mit den Privatleuten, mit den Arbeitslohnbeziehern und Gehaltsbeziehern. Das machen sie nicht bloß mit den Zahnärzten und sonstigen kleinen Selbstständigen. Das machen sie vor allem mit sich selber. Sie machen sich selber wechselseitig Angebote. Steig du, Deutsche Bank, bei mir, Commerzbank ein, kauf mir meine Zettel ab, meine Zahlungsversprechen ab, dann hast du ein Vermögen. Ein wachsendes Vermögen. Das wächst. Und was kannst du damit machen? Tja. Dann kannst du das in deine Bilanz einschreiben als Positivum, als Aktivum, sagt man auch, als Aktivkapital. Und dieses Aktivkapital ist die Grundlage dafür, dass du in den Markt eintreten kannst und anderen Leuten Angebote machen kannst, mit zum Beispiel Krediten. Du kannst dann anderen Kredite vergeben, weil ja in deinem Portfolio, in deinem Aktiv, hast du Aktivkosten, weil du ja wachsende Reichtum hast. Dann merkt man schon den kleinen Zusammenhang zwischen dem, was die Bank macht, wenn sie da solche Zettel kauft, und dem, was dann mit der Realwirtschaft, dieser produzierenden Wirtschaft im Handel, was da der Zusammenhang ist. Wenn nämlich die Banken sich diese Wertpapiere, diese Zahlungsversprechen, munter produzieren, sagen sie dazu, auch Produkte, sie sagen Produkte dazu, munter produzieren und wechselseitig verkaufen, emittieren, sagt man da auch, man emittiert Wertpapiere und investiert in sie. Wenn die Banken das machen und dadurch einen großen Kredit, ein großes Finanzvolumen schaffen, dann haben sie auch die Basis dafür, für alle sonstigen Kreditbedürfnisse, die in der Gesellschaft aufkommen. Erstens, der Finanzleute selber. Wenn die Geld brauchen, da haben sie das Futter. Zweitens, der produktiven Kapitalisten. Wenn die eine Investition tätigen wollen, wenn sie ein neues Zweigwerk aufmachen wollen oder wenn jemand ein neues Geschäft aufmachen will, dann ist da die Masse da für Kredite. Natürlich wie vorhin schon erwähnt, Kredit nur für lukrative Geschäfte, für Überschussgeschäfte. Aber nicht bloß diejenigen, deren Beruf darin besteht, Kapital zu investieren, um es zu vermehren, um Gewinn zu machen. Also Leute einzukaufen und deren Arbeit so zu bezahlen, dass es für nicht die Arbeiter, sondern für sie als Unternehmer lohnt. Diese Leute, das ist die erste Kundschaft. Aber sogar diejenigen, die Arbeitslohn beziehen, sind eine Kundschaft für die Banken. Auch deren Bedarf an Hausbau können sie nicht gleich bezahlen. So viel Geld hat kein Arbeiter oder kleiner Angestellter, dass er sich einfach ein Haus kauft. Viele können sich noch nicht mal ein Auto auf einmal kaufen, müssen Kredit aufnehmen. Oder eine Wohnung einrichten, wenn sie heiraten oder wenn sie Kinder kriegen und so weiter. Dauernd brauchen sie mehr Geld, als sie verdienen. Kleiner Hinweis auf den Skandal, dass in der Gewirtschaft, in der wir leben, die elementaren Bedürfnisse, wie zum Beispiel Wohnen, sich einrichten in der Wohnung, offenbar nicht zu haben sind aus dem, was Unternehmer für die Arbeit bezahlen, die man verrichtet. Dass das nur geht, indem man sich bei der Bank verschuldet und dann aber einen großen Teil des Lohnes für die nächsten 20, 30 Jahre quasi verpfändet. Man kann sagen, das Haus kostet dann nicht bloß 300.000 oder was auch immer der Betrag sein mag, 100.000 Euro, sondern das kostet plus Kreditzinsen dazu. Das ist wie, wenn man bis ans Lebensende warten würde, sparen drauf würde, vielleicht hätte man dann auch 100.000, bloß dann hat man nicht gewohnt. Dann könnte man sich es auf einen Schlag kaufen. Was hätte man dann gemacht? Dann hätte man der Bank dauernd das Geld gegeben, dass die Geschäfte damit macht. Und man selber lebt selber im Zelt oder zieht durch die Landschaft in der Tonne, wie der alte Diogenes. Nein, wenn man leben will, gibt es bloß zwei Möglichkeiten. Entweder man geht in Miete, da hat jemand anders den Kredit gekriegt. Der macht ein Geschäft damit und zieht mir dann dauernd aus meinem Lohn was weg. Ein Drittel, die Hälfte des Lohns ist damit weg. Oder aber ich kaufe mir ein Haus, aber ich kann es gar nicht kaufen. Ich kann es bloß finanzieren lassen. Also auch die Klasse von Menschen bekommt Kredit aus dem gewaltigen Stoff, was die Banken generieren durch ihre wunderbaren Wertpapierprodukte. Und nicht zu vergessen, der größte Schuldner, den es gibt überhaupt auf der Welt oder im Land, der Staat selber. Der kommt nie aus mit den Steuern, die er beschlagnahmt. Da will eine Infrastruktur machen, ein Wachstum anleiern, was es noch gar nicht gibt, und stellt alles Mögliche hin, damit dann Unternehmen kostenlos oder weitgehend kostenlose Voraussetzungen dafür haben, dass sie überhaupt anfangen können zu produzieren, weil an die Straße eine Autobahn vorbeiführt. Da will in Afghanistan die Freiheit verteidigt sein. Kostet Geld, nicht wenig. Wenn es nicht reicht, die Finanzen auch vom Finanzamt, also aus den Steuern, der Finanzminister hat das Mittel dafür. Er verkauft Papiere, nimmt Kredit auf, verspricht, als ob er eine Bank wäre, den Leuten, wenn er bei mir Bundesschatzbriefe oder Anleihen kauft, bekommt ihr von mir Zins. In Wahrheit gibt er das Geld aus. Wie der normale Arbeitslöhner sein Geld ausgibt. Da ist keine Reichtumsquelle beim Staat. Er macht es aber. Und es gilt sogar als die sicherste Quelle. Vielleicht nicht die üppigste Verzinsung, aber die sicherste. Weil er einem gesamten ökonomisch-kapitalistischen Laden vorsteht, der dafür bürgt, oder seine Herrschaft über ihn, der dafür bürgt, dass ihm jederzeit geglaubt wird, er ist in der Lage, jeden Titel seiner Schulden zu bedienen und dann, wenn er fällig wird, auch einzulösen. Also der Staat ist der Dritte, der davon lebt. Und die drei Teile, also erstens die Unternehmen, zweitens der Staat, so muss man eigentlich die Reihenfolge machen, und drittens dann auch noch das Volk, was mit dem Lohn hier auskommt. Diese Kreditvolumina sind ein matter Abklatsch. Man kann gewissermaßen sagen, ein Appendix, so wie der Wurmfortsatz da im Darm. Ein kleiner Wurmfortsatz von dem, was die Banken mit ihrer speziellen Akkumulation des fiktiven Kapitals, wie der Name dafür heißt, oder der Wertpapiere generiert. Deswegen ist auch der Staat so scharf darauf, dass es dieses Geschäft gibt. Denn sein Staatskredit, seine Fähigkeit, jederzeit Geld zu leihen, hängt ja davon ab, dass die diesen Finanzkreislauf dauernd am Laufen halten und ein ordentliches Volumen produzieren. Deswegen gibt es da auch Gesetze, in denen lauter Freiheiten den Banken eingeräumt werden. Jawohl, ihr dürft Zettel ausgeben. Und die Zettel, die ihr da habt, die gelten wie Geld. Kraft des Rechts. Und derjenige, der die Zettel kauft, hat ein Recht gegen die Bank, die es emittiert. Also die andere Bank hat ein Recht gegen die Bank, die es emittiert. Kann jederzeit durchgreifen. Umgekehrt, die Bank hat das Recht, diese Aktiva als Grundlage für neue Geschäfte zu verwenden. Und so weiter und so fort. Ein Rechtsverhältnis, wo der Staat mit seiner Gewalt dafür bürgt und im Zweifelsfall und Konfliktfall auch dafür sorgt, dass dieses Rechtsverhältnis, die Bank, bei der Bank ist alles, was sie macht, was sie ausgibt, Kapital, dann auch tatsächlich klappt. Nicht, dass irgendein Mensch, der eine Bank aufmacht, die Lizenz dazu erwirbt, dann eines Tages sagt, alles nichts, alles, ich habe mich verrechnet, hör mal auf damit, es ist vorbei. Der Akt, dass ein Geld durch das bloße Verleihen mehr wird, setzt nämlich voraus die Gewalt des Staates. Die Lizenz, die der Staat den Instituten verleiht, die exklusiv das Recht haben, sowas zu tun. Kein normaler Mensch kann sowas machen. Einfach Zettel vollschreiben und sagen, 5% und dann am Marktplatz gehen und neben den Gemüsehändler und den Kleiderverhökerer auch noch das zu verhökern. Das ist verboten. Da sorgt der Staat dafür, dass das bloß welche machen, die tatsächlich auch die Masse haben an Kredit. Die das Geld bei sich zentralisieren und auf Basis von dem eine Finanzakkumulation anleiern, von der dann gewissermaßen ein kleiner Teil, so ein kleines Nebending, auch noch die Kreditierung der sogenannten Realwirtschaft, des Handels, des Staats und der Privatkonsumenten ist. Schon jetzt merkt man, was für ein Irrsinn Kapitalismus ist. Man hat es bis zum Herbst 2008 nur gewusst, wenn man sich in einschlägigen Publikationen damit vertraut gemacht hat. Nämlich, dass sämtliche Kredite, die in produktiven Unternehmungen oder bei Konsumenten oder auch bei den Staaten vergeben sind, so viel ausmachen, wenn man es als Balken darstellt. Und das, was die Banken an fiktiver Akkumulation machen, da reicht die Wand gar nicht, um das darzustellen. Ein Mehrfaches von dem, was die reale Akkumulation und die Konsumenten und der Staat mit seiner Kriegswirtschaft und seiner Infrastrukturpolitik alles an Schulden gemacht hat. Ein Mehrfaches davon haben die Banken unter sich gemacht. Und jetzt an der Finanzkrise merkt man plötzlich, und davon hängt alles ab. Kein Mensch hat gedacht, dass er davon abhängt, dass diese Luftikuspapiere, von denen er bis vor kurzem, also bis vor einem halben Jahr, noch gar nicht so recht was gewusst hat, dass davon auch glatt sein Arbeitsplatz abhängt. Er hat immer gedacht, das muss sich lohnen für einen Daimler oder es muss sich lohnen für Bayer. Das war ihm vertraut. Da hat er sich dran gewöhnt. Auch ein Skandal, dass das Leben abhängt vom Gewinn. Aber das war gewissermaßen, ja, das war ja real. Das hat's ja, da war ja der Gewinn war ja abhängig von echten verkaufbaren und konsumierbaren Waren. Jetzt stellt sich heraus, von diesem ganzen Gebirge an Finanzprodukten hängt sogar der Lohn des letzten Hilfsarbeiters ab. Und nicht bloß von dem. Auch der Hartz-IV-Empfänger hängt davon ab. Denn was der Staat ihm da bezahlt, ist entweder aus Steuern finanziert, also aus verdienten Löhnen weil es sich gelohnt hat, sie anzuwenden, oder es stammt aus der Staatsschuld. Alles, was an Lebensregung im Kapitalismus passiert, hängt ab vom Wohl und Wehe dieser Branche. Daher kommt es ja, dass dann die Öffentlichkeit, die Presse, meine ich damit, das Fernsehen in Talkrunden, die Politiker, die Kanzlerin, plötzlich bemerkt haben, was für eine unglaublich pädagogische Aufgabe sie jetzt haben, Volksaufklärungsaufgabe sie haben. Jetzt müssen sie dem Volk erklären, dass diese Gierschlünde, wie es zuerst geheißen hat, die waren schuld mit der Gier, mit ihrem Übermaß an Spekulationssucht. Spekulationssucht hin, Gier her, trotzdem alles davon abhängt und das auch gut so ist. Erst haben sie gehetzt gegen die und dann haben sie gesagt, naja, hilft nichts. Davon hängt nun mal alles ab. Sie haben also gewissermaßen, unsere Unterüberschrift, gegen das Bangen und Hoffen auf die Gesundung der Wirtschaft. Sie haben gewissermaßen dem Volk klar gemacht, darauf musst du hoffen. Du musst bangen um das Wohl und Wehe der Finanzwirtschaft, weil ohne die läuft nichts. Also verstehe, dass die 5000 Arbeitsplätze von Hypo Real Estate viel wichtiger sind als die 40.000 bei Arcandor oder Karstadt. Viel wichtiger sind als auch die 25.000 bei Opel. Viel wichtiger sind als auch die 120.000 bei Daimler oder die 250.000 bei Siemens. Ganz zu schweigen von den vielen, was man auch hört, den vielen kleinen, sogenannten Mittelständlern, zusammengezählt, sollen die 80% der Arbeitsplätze stiften, also ihren Gewinn unterhalten. Wichtig auch, als diese 80% aller Arbeitsplätze, wichtiger also ist dieses Finanzsystem. Damit ist übrigens nebenbei die zweite Frage schon beantwortet. Was ist da systemisch dran? Oder systemrelevant? Warum ist ein Automobilfabrikant nicht systemrelevant? Warum ist der Lohn von Leuten, die beim Kaufhaus was verkaufen, damit andere ihren Lohn ausgeben können und davon leben, warum sind die gleichgültig vom Standpunkt des Systems, obwohl sie ins Elend stürzen, wenn sie entlassen werden und keine Chance haben, was Neues zu kriegen? Warum ist das gleichgültig und warum sind die Banken, das Finanzwesen systemisch? Weil von diesem Gebirge an fiktiver Akkumulation alles andere abgeleitet ist, also alles andere davon abhängt. Zurück zur ersten Frage noch, fertig. Und wie läuft das nun mit dem Realkapital? Na gut, wenn die Kredite an die Unternehmen, die was produzieren, abhängen, gespeist werden von diesen Finanzgebirge, dann ist klar, wenn das allmählich schrumpft, wenn da die Banken sich wechselseitig ihre Finanzprodukte nicht mehr glauben. Und wie es dazu gekommen ist, kann ich jetzt nicht erklären, will ich jetzt auch nicht erklären. Sie haben sich erst Jahrzehnte daran geglaubt, neue Papiere ausgegeben, dann gab es mal auch kleinere Zwischenkrisen. Und dann haben sie wieder neue Papiere ausgegeben, der Staat hat eingegriffen, hat die eine oder andere Bank gerettet oder durch Zwangsfusionierung wieder die Sache gedeichselt. Und dann ging es so weiter mit dieser Wertpapier-Akkumulation. Spekulation hat man darüber abfällig gesagt. Spekulant war ein Vorwurf, jetzt ist es ein Ehrentitel. Die Notwendigkeit sind die notwendigsten Menschen, die man hat in der Nation. Hoffentlich spekulieren die wieder. Nein. Wer davon abhängt, sollte sich mal überlegen, lass dich nicht fangen von diesem Gerede von der Kanzlerin. An den Banken hängt alles. Mag ja sein, im Kapitalismus hängt alles. Aber wenn sie offenbart, dass im Kapitalismus alles, sogar das Leben der einzelnen Leute, abhängt von den Banken, dann ist doch offenbar die Bank der Fehler im Gewebe. Dann ist doch da was nicht in Ordnung. Da muss ich doch mal fragen, wie kann das denn eigentlich sein? Immer schon mal dieses Wort, immer, kann nicht sein, es kann doch nicht sein, das sagen die Politiker immer. Warum sagt das Volk nicht, es kann doch nicht sein, dass unsere Existenz abhängt von denen? Da brauchen Sie gar nicht von Gier zu reden. Sie können es auch ganz unmoralisch sagen. Abhängt von deren ehrlichen Gewerbe. Nämlich Papiere zu produzieren, die sich für andere, für sie lohnen und für andere die Basis abgibt zum weiter spekulieren, zum weitermachen mit solchen Papieren. Deswegen gegen das Hoffen und Bangen. Man soll sich nicht gefangen nehmen lassen von dem Argument, davon hängt alles ab. Da muss man antworten, wenn davon alles abhängt, dann ist es die falsche Basis. So, wie schaut es jetzt aus? Der Kredit der Realwirtschaft ist einerseits abhängig von der Finanzspekulation, aber andererseits, was ist denn diese Realkapital, diese Realkapitalisten? Was machen denn die? War ja schon die Rede davon. Auch sie sind Menschen, die zwar nützliche Sachen produzieren, aber nur, wenn sie es für die Aktiengesellschaft oder für die Familie, für die Schäffler und solche Leute, die bekannt geworden sind als solche Investoren, wenn es sich für die lohnt. Wenn nicht, dann gibt es es nicht. Aber es sind da nicht einfach Leute wie du und ich, oder vielleicht manche Studenten, die sich dazu verleiten lassen, eine Existenz zu gründen und dann sich einen schwarzen Anzug anziehen und dann teuer erscheinende Krawatte und zur Bank gehen und dort an die chambrieren und hoffen, dass sie einen Kredit kriegen. Was machen denn die? Natürlich, das machen sie auch. Schwarzen Anzug haben sie schon längst und zwar mehrfach da von dem Schrank hängen. Das ist kein Problem. Nein, was machen sie denn? Sie machen das Gleiche wie die Banken. Teils unabhängig von Banken, teils beauftragen sie die Banken, mach mal das, was sich für dich so lohnt, nämlich Papiere aufzudrucken, wo drauf steht. Zahlungsversprechen, das lässt sich doch auch machen, auf den künftigen Erfolg von Daimler oder von BASF oder von einer anderen großen Aktiengesellschaft. Wir sind doch bekannt und es gibt schon seit 50 oder 100 Jahren und das Publikum glaubt doch daran, dass unser Geschäft sich auch lohnt, die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre. Also, Druckauftrag. Tausende von solchen Papieren zu drucken, zu 100 Euro das Stück, mit 7% Coupon. 7% pro Jahr kriegt man, wenn man 100 Euro dem Daimler oder dem einer beliebigen Aktiengesellschaft gibt. Die machen das Gleiche wie die Banken. Die sagen nicht, falls sich mein Geschäftsplan verwirklicht, abhängig davon und im Maßstab von dem, beteilige ich dich daran. Sondern du bist auf jeden Fall beteiligt. Geh mal davon aus, dass unser Erfolg feststeht. Also der alte Investor, der natürlich auch nicht bloß die kleinen Leute oder die besser verdienenden sind, sondern vor allem natürlich für die institutionellen Anleger. Geh mal davon aus, dass unsere Firma sich weiterhin lohnt. Also hast du da ein neues Stück Vermögen. Nicht bloß Banken machen sowas, auch Industrielle machen sowas. Auch Realkapitalisten, was ist da real dran? Wenn es andere real sein sollte, sich nämlich Wertpapiere zu drucken oder darauf zu versprechen, für die nächsten 10 Jahre gibt es da jedes Jahr einen bestimmten Betrag. Wenn das real sein sollte, dann ist das, was der Daimler macht, genauso real. Oder genauso real. Vielleicht eher so rum. Dann ist aber der Unterschied zwischen einem Daimler, der solche Anleihen begibt, und einer deutschen Bank, die Anleihen begibt, eigentlich gar nichts mehr so groß. Der einzige Unterschied ist höchstens das Gewerbe. Der eine macht in Geld, bloß in Geld, und der andere macht in Autos. Aber die Autos sind bloß das Durchgangsstadium, er macht auch bloß in Geld. Das Geld nimmt er, Autos produzieren, verwandelt es in Geld und verwandelt es wieder in Produktionsmittel, macht die Autos und so weiter. Auch ihm kommt bloß aufs Geld an. Die Produktion, das Stoffliche, bloßes Durchgangsstadium. Manchmal sogar lästig, dauert, könnte schneller gehen. Ja, und das kann man beschleunigen, womit? Indem man Anleihen ausgibt und Geld aufnimmt und damit den Umschlag beschleunigt und vor allem schon wieder investieren kann, bevor die Autos verkauft sind. Die stehen noch halb fertig in der Fabrik und ihr Preis ist schon gewissermaßen durch die Anleihen vorweggenommen, denn das, was sie begeben, was sie herausgeben als emittieren, das sind nämlich gewissermaßen lauter vorweggenommene Erfolge. Spekulation der Banken, Spekulation der Industrie hat genau die gleiche Logik. Wir gehen davon aus, dass unser Plan, Geld in mehr Geld zu verwandeln, todsicher aufgeht. Du kannst also, wenn du das Papier hast, den aufgegangenen Plan, die Antizipation, die Vorwegnahme, gewissermaßen in deine Bilanz reinschreiben, bevor wir auch noch irgendein Auto verkauft haben, hatten wir bereits deinen Gewinn. Also genau betrachtet, wenn man sich die Burschen mal anschaut, die da schreien, ihr Banken, ihr Finanzer, tut mal eure Pflicht, gebt uns Kredit, sind dieselben. Nicht bloß, weil sie auch bloß Geld in mehr Geld verwandeln und sonst nichts anders im Kopf haben, sondern weil sie auch die gleichen Mittel haben, um sich Geld zu verschaffen dafür, nämlich fiktive Titel. Da merkt man, welche Fehler ein Angestellter oder ein Arbeiter von einer solchen Firma macht. Wenn er sich dann vom Vorstandsvorsitzenden erklären lässt oder dem Abteilungsleiter in der Betriebsversammlung erklären lässt, Leute, es geht ein bisschen klamm zu im Augenblick. Kredit ist klamm zu haben. Wir kriegen bei der Bank nicht die Kredite, mit denen wir gerechnet haben. Deswegen, liebe Leute, müssen wir euch sagen, wir können in dem Umfang nicht produzieren, in dem wir wollten. Also sind uns, der AG, eure Löhne zu hoch. Und die Arbeitszeit, die wir ausgemacht haben im Arbeitsvertrag, 37 Stunden die Woche, zu lang. Es lohnt sich nicht. Nicht, weil wir zu knausig wären. Nicht, weil wir euch das Geld nicht gönnen würden. Im Gegenteil. Wenn die Auftragsbücher voll sind und entsprechend auch Autos verkauft werden, wisst ihr ja, da gibt es ja jede Menge spendable, sind wir sehr spendabel, Überstunden. Sogar Wochenenden könnt ihr bei uns in der Fabrik verbringen. Aber leider, die Banken geben uns das Geld nicht. Da merkt man, was für ein Fehler so ein Arbeiter macht, der sich das einleuchten lässt, aha, mein Unternehmer, meine produktiven Herren in der Vorstandsetage leiden wie ich unter dem Kreditmangel. Ja, wenn man gemeinsam leidet, muss man auch gemeinsam zusammenstehen. Und falls dann irgendwie der Kredit ausbleibt und irgendeine Spekulation der Herren und Damen in der Vorstandsetage schief gehen, dann lässt man sich auch nicht lumpen, dann lässt man die nicht hängen, die Frau Schäffler. Nein, dann geht man mit ihr zur Demo und sagt, wir sind Schäffler. Und der Opel, der bis vor kurzem oder immer noch bei General Motors ist und jetzt verkauft werden soll an Magma, da sagt man nicht, das sind doch unsere Ausbeuter. Nein, da sagt man, mit denen stehen wir zusammen. Wir sind Opel. Da macht man den Fehler, sich als Arbeiter mit seinem Unternehmer im selben Boot zu wähnen. Dabei drängt er einen dauernd und zuckt dann aus dem Boot raus, wenn er einen nicht mehr brauchen kann. Nämlich, wenn es sich nicht mehr lohnt. Von wegen, da werden alle Kräfte zusammengespannt. Die Kündigungen liegen ja schon in der Luft. Wenn Kurzarbeit angeordnet ist und gesagt wird, die Bundesregierung hat Gott sei Dank, der Sozialminister, Arbeitsminister, hat Gott sei Dank ein Sondergesetz rechtzeitig gebastelt oder basteln lassen, dass wir ein, ja sogar zwei Jahre mit Staatsunterstützung eure Arbeitsplätze halten können. Was heißt hier Staatsunterstützung? Wo kommt das Geld her? Entweder es kommt unmittelbar Steuergroschen, dann ist es vorher als Steuer bezahlt worden. Oder es kommt aus der Bundesanstalt an der Bundesagentur für Arbeit, dann waren es vorher abgezogene Lohnbestandteile. Großzügigerweise hat der Minister ein Gesetz gemacht, dass das Geld, was er uns vorher abgeknöpft hat, in die Bundesagentur geflossen ist, uns jetzt zurückerstattet, damit der Lohnverlust durch die Kurzarbeit nicht gar so einschneidend ist, jedenfalls mal für das erste Jahr. Weil die Firma, die will kein Geld übrig haben. Die Reserven, die sie hat, sind dafür nicht vorgesehen, dass den Arbeitern in dieser Flaute die Löhne weiter bezahlt werden. Also da machen die Leute einen ganz dicken und ganz schweren Fehler, wenn sie so denken, jetzt sind wir unser Unternehmer, und wir Arbeiter gegen die Bank. Also, kurze Zusammenfassung des ersten und zweiten Teils. Die Banken sind systemisch. Die Finanzwirtschaft ist systemisch oder systemrelevant, weil sie das Produkt herstellt, von dem alles lebt, wenn es leben darf, nämlich Geld, und zwar sich vermehrendes Geld. Ohne deren Produkt, von dem man eigentlich nicht leben kann, kein Mensch kann von Geld leben, wussten schon die alten Griechen. Hat es mal einen gegeben, der hat gesagt, ich will nie mehr hungern, ich will nie mehr arm sein. Da sagt der Gott zu ihm, warum sind die Götter noch rumgelaufen auf der Erde und haben solche Wünsche erfüllt? Was willst du denn haben? Da sagt er, ich möchte, dass alles, was ich berühre, zu Gold wird. Der Wunsch geäußert, der Wunsch erfüllt. Alles, was er berührt, wird zu Gold. Er will trinken, hoppla, Gold. Er will essen, hoppla, Gold. Da haben die alten Griechen schon gewusst, Gold, da war es noch stofflich, da war es nicht Wertpapier oder Zahlen am Konto. Geld taugt nicht zur Ernährung. Da verhungert man mit dem Haufen Geld in der Hand, wenn man denkt, das wäre ein Beitrag zur Reproduktion der Gesellschaft oder zur Lebensunterhaltung von einem Individuum. Aber in dieser Gesellschaft gilt das. Ohne dieses Produkt der Banken, Geldvermehrung, sich vermehrendes Geld, also Kapital, ohne es läuft sonst nichts. Und wenn Sie gelegentlich Ihre eigenen Produkte nicht mehr glauben, weil Sie das Wachstum bezweifeln, was sich wechselseitig versprochen haben, meinetwegen angestoßen durch diese berühmten Hypothekenkredite in Amerika, dann kann es sein, dass binnen weniger Tage dieser ganze Haufen von automatisch wachsendem Geld sich in nichts auflöst. Aber nicht bloß der löst sich dann nichts auf, sondern der ganze Rest der Wirtschaft löst sich ebenfalls in nichts auf. Nein, das stimmt gar nicht. Die Autos, die Chemikalien, die Nahrungsmittel gibt es ja noch. Die Maschinen stehen noch rum. Die Gebäude fallen ja gar nicht um wie beim Erdbeben. Trotzdem stoppen die Produktionen, weil es an dem entscheidenden Saft fehlt, nämlich am Geld. Geld, das sich vermehrt. Kredit. Zu diesen ersten zweiten Punkten will ich mal kurze Reflexionspause einlegen. Gibt es dazu Fragen? Also bei mir hakt es immer an einem Punkt. Es ist aber also keine Infragestellung von dem Ganzen, sondern wie machen die Banken das? Die kriegen die Lizenz vom Staat, per Wertpapiere, deren Rate und so weiter, eine Kreditschöpfung hinzukriegen. Indem sie hauptsächlich sich gegenseitig die Wertpapiere verkaufen. So, und wenn man das bilanziert, dann kommt doch gar kein Geld raus, mit dem sie dann tatsächlich wieder ihr Geldvermögen so vermehren, dass sie Kredite vergeben können. Was meinst du mit Geld? Kommt kein Geld raus? Du meinst jetzt doch so Geldscheine oder Goldstückchen oder was? Das ist eben gerade der Punkt, wo ich hake. Ich meine natürlich nicht Geldscheine, aber der Witz ist, die eine Bank, Commerzbank, verkauft ihre Wertpapiere an die Deutsche Bank, und die Deutsche Bank an die Commerzbank. Wo ist da was gewachsen, außer dass die eine Bank sagt, ich habe jetzt deine Schulden bei mir, du hast meine Schulden bei mir, und das ist doch jeweils ein Guthaben. Genau. Da ist das erste Mal bloß ein wechselseitiges Schuldverhältnis oder Zahlungsverhältnis eingetreten. Weil diese Papiere jetzt aber ins Aktivum der Bank einfließen, macht die Bank etwas, was ziemlich religiös klingt. Sie wird nämlich Schöpferin von Kredit. Auf Basis dieses Wertpapierbestands kann sie Konten einrichten und schöpft quasi aus dem Nichts oder auf Basis dieser Papiere, hat sie das Recht dazu, das ist natürlich ein Recht, ohne Recht läuft da nichts, hat sie das Recht dazu, anderen Konten einzuräumen, und die kriegen dann das auf dem Konto Guthaben geschrieben und schon haben sie Zahlungsfähigkeit. Natürlich bloß zu einem Preis. Sie macht sie nicht kostenlos. Die Zahlungsfähigkeit, die sie da stiftet bei denen, die sie schöpft oder erschafft, kostet ein Obolus, nämlich Zins. Kaum hat sie aber sowas laufen. Jetzt hat sie erstens die Wertpapiere im Bestand, zweitens hat sie einen Kredit verabreicht. Daimler oder wer auch immer bedient den Kredit. Den kann sie wieder ins Aktivum schreiben. Jetzt hat sie noch was, noch ein wachsendes Vermögen. Und da hat sie das nächste Recht oder das Recht, das gleiche Recht, was im ersten Schritt war, auch dann, jetzt ihr wachsender Vermögensbestand ist damit auch Basis für ein wachsendes Volumen an Kreditierungsfähigkeit. Sie schöpft weiteren Kredit. Nur auf eines muss sie dabei aufpassen. Kein Problem hat sie dabei. Sie muss immer dann, wenn jemand ihr was präsentiert, eine Zahlung abruft zum Beispiel, das Kreditkonto, oder sonst irgendwas von ihr verlangt, es wird ein Papier fällig, dann muss sie liquide sein. Ansonsten ist aber diese Schöpfung von Zahlungsfähigkeit eine Tat oder ein, genau genommen ein Recht, was die Bank verliehen hat. Dieses Recht kann sie verwandeln in Zahlungsfähigkeit, die überall gilt, gleichgültig, ob sie entstanden ist aufgrund von Verkauf von Autos oder aufgrund des eingeräumten Kredits, der seine Basis in lauter fiktiven Titeln hat. Da ist die Frage erstmal soweit. Zu der Frage, ich will nochmal was antworten, weil du sagst, bei der Bilanz kannst du nicht sehen. Du musst es ernst nehmen, was die Banken machen. Die Commerzbank geht hin und sagt, ich kaufe von dir für 1 Milliarde deine Wertpapiere. Das kennen wir weiß ich hier. Du kaufst für 1 Milliarde bei mir, überweist zurück. Der Sachenaufwand ist dafür 1 Milliarde, das ist drin. Ja, genau. Aber dann ist doch die Bilanz gar nicht null. Anschließend haben beide Banken ein Kapital von 1 Milliarde. Und zwar, weil einer der anderen sagt, das wird geliehen. Und den letzten Punkt wird jetzt hier drauf angekommen. Dort geht nichts ohne Gewalt. Dass die Banken dann mit diesem Kapital zahlungspflichtig aussehen, immer wenn einer von dem Papier den Zins will, muss ich zahlen können. Durch die Gewässer ist dann schon immer die Bundesbank dafür ein. Die sagt nämlich, wenn ich anerkenne, dass diese Operation Eigenkapital schafft, dann ist das Papier so gut wie Geld und wenn mein Geld gebraucht wird, gebe ich es doch wieder her. Das sind die Institutionen des Wertpapiers, Passionsgeschäfts und dem ganzen Scheiß. Da können die Banken also hingehen können sagen, pass auf, ich verpfände bei der Bundesbank jetzt einen Teil meiner Papiere, die ich auf die vorher genannte Weise wechselseitig beschafft habe, und kriege von der Bundesbank Staatsnoten. Das per Gewalt nötige Geld. Wobei sie noch nicht mal Noten bringen braucht, das kann auch da wieder als Kreditkonto, als Konto bei der Zentralbank sein. Sie kriegt auf Basis dieser Wertpapiere, die sie hat, die sie muss sie da in Pension geben, sagt der Fachmann dazu, Wertpapier-Pensionsgeschäfte, die muss sie quasi vorweisen, jawohl, ich habe solche Sachen laufen, das ist aktiver in meinem Bestand, und daraufhin kriegt sie von der Zentralbank, wenn benötigt, liquide Kohle. Und dass das so läuft, kannst du jetzt an der Redeweise der Politik über die Bankaffäre ja ablesen, weil sie sagen, das Problem ist, dass das Eigenkapital der Banken dramatisch fließt. Ja, wenn das Eigenkapital bloß aus den wechselseitigen Zahlungsversprechen existiert, dann ist eine Negation dieses Versprechens ist die Auflösung des Eigenkapitals, was als ist, weil die BaFin und die Bankenaufsicht und die Bundesbank sagt, das ist Kapital, weil es als Zahlungsversprechen von Banken existiert. Jetzt müssten Sie eigentlich nach dem, wenn Sie das Bankgesetz, was Sie vorher geschaffen haben, anwenden wollten gegen die Banken, müssten Sie reihenweise Banken zumachen. Die müssten eigentlich die Lizenzen jetzt abgeben, weil die Voraussetzung für die Lizenz gar nicht mehr gegeben ist. Die müssten nachschießen. Was sollen sie nachschießen? Nachschießen können sie nur dann, wenn andere Banken wieder so Wertpapiere generieren würden, wie wir es am Anfang gehabt haben, sich dann ins Depot stellen, würden sie sagen können, schau her, Bundesbank oder Zentralbank, Europäische Zentralbank, wir haben es doch. Durch die anderen Banken sind ja in der gleichen Lage wie wir selber. Der gibt doch gar nicht mehr, der glaubt doch gar nicht mehr das Zahlungsversprechen. Dieser Schöpfungsakt, durch Zahlungsversprechen Kapital zu schaffen, der funktioniert nicht mehr. Das, was sie sonst im Boom, im Wachstum dauernd jeden Tag aufs Neue machen, durch Zahlungsversprechen, Kapital zu schaffen, was man auch liquidisieren kann und so weiter, was gerade erklärt worden ist. Das funktioniert nicht mehr. Warum? Weil alle Banken in der gleichen Lage sind. Überall sind die Aktiva geschrumpft. Warum? Weil die Aktiva immer die Papiere anderer Banken waren. Alles vergiftet sozusagen. Wie bitte? Alles vergiftet sozusagen. Ja, vergiftet ist ja so ein Bild wieder darum. Was ist denn eigentlich, warum ist denn eigentlich das Gift? Gestern war es noch das Gegenteil von Gift, nämlich eine Gabe nicht Gottes, sondern eine Gabe der Schöpfungskraft der Banken. Gift ist auch so ein Gift. Da müsst ihr eigentlich merken, wenn der Zeitung liest, wie die Leute verarschen. Jetzt haben sie die ersten Bettbanks gegründet, jetzt machen sie nochmal neue für den Ordnungsbanken. Was kommt denn da rein? Das, was sie mit Gift nennen. Die ganzen Papiere, muss ich sagen, das sind als Eigenkapital futsch. Sind Luft, sind nichts mehr. Und was soll die Bettbanks machen? Ja, dann haben sie gesagt, zu dem Gift, wenn wir 10 Jahre warten. Das ist die feinste Nahrungsmittel. Wie soll das vonstatten gehen? Baut sich das heißt ja, dass weder die Auskunft Gift noch sonst andere Auskunft über die Sache sein können. Also der Wolfgang hat jetzt das Stichwort Bad Bank gebracht. Auch das wird im neuen Gegenstandpunkt erklärt. Das ist ein Artikel Bad Bank. Was machen die? Die Entgiftung. Also erstmal werden ganz ungiftige Papiere dann plötzlich zu Gift erklärt. Dann kommen sie in Giftstand namens Bad Bank und eines Tages verliert sich der Giftcharakter ganz von selber, nämlich dann, wenn diese Finanzakkumulation wieder funktioniert und dann wieder daran geglaubt wird, dass die Banken, die auf diesen Papieren draufstehen, die zurzeit giftig sind, der gleiche Name, der es Gift stiftet, ist dann wieder der gute Name, der aus Gift wunderbare Sachen macht, nämlich wachsendes Kapital. Aber vereinfacht gesagt, ist das Eigenkapitalschöpfen aus dem Nichts. Also die eine Bank hat nichts, die andere Bank hat nichts. Jetzt kauft die eine Bank diese Wertpapiere für eine Zahl ab. Kann es aber, legt es natürlich nicht bar hin, weil es hat es ja gar nicht. Nein, braucht es ja gar nicht. Nee, weil sie liefern der wieder Wertpapiere von sich. Entscheidend ist gar nicht das Bargeld. Das Bargeld würde dieses Wunder gar nicht schaffen. Ja. Aktivkapital zu sein. Das wäre ja bloß ein totes Kapital, würden Sie sagen. Liquidität ist das Schlimmste, was der Bank passieren kann, dass Geld bloß liquide ist. Nein, dadurch, dass sie ein Wachstumspapier im Tresor hat, dadurch hat sie Aktivum. Die Banken, der merkt man Liquidität, die Banken sagen immer, Liquidität muss sein, aber zugleich hassen sie Liquidität. Natürlich müssen sie mal was bezahlen, dann muss Geld da sein. Und dann wissen sie auch nicht immer ganz genau, wann gar was fällig ist. Also müssen sie eine Liquiditätsreserve haben. Aber da sagen sie, alles Geld, was ich nicht in dieser Form anlege, nämlich wertpapiermäßig, das ist ja eine richtige Sünde. Die Banken haben den Standpunkt, der ihnen als vom Recht verliehen worden ist, nämlich alles Geld, was ihnen gehört, ist automatisches Wachstumsmittel. So sehr, dass sie da sogar bei dem Bestand, den sie brauchen für dieses ewige Wachstumsgeschäft, den sie mal brauchen als wirklich Geld, dann als Verlust verbuchen. Liquidität kostet Zinsen. Nämlich der Entgangene. Was machen die Banken deswegen? Die Eigenkapitalquote möglichst klein halten. Erstens und zweitens Liquiditätsgrößen möglichst gering machen. Liquiditätsmanagement heißt, mit wie wenig liquiden Mitteln kann ich alle Nöte, alle Liquiditätsverpflichtungen einlösen. Deswegen sind die gleich schon wieder geparkt, zwischengeparkt die Liquiditätsmittel in Kurzläufer. Also schon wieder ein paar Wertpapiere, die aber bloß ganz kurz laufen, manchmal bloß tageweise, wochenweise, monatsweise, weil einfach das Geld in der Kasse ist. Wo unser eins froh ist, wenn was in der Kasse ist, da braucht er gar kein, das konnte er nicht überziehen, sagen die, ist ein Verlust. Und das führt dazu, dass der Staat weiß, die Banken verhalten sich so und die würden sogar noch das letzte Geld, was irgendwo bei ihnen eingezahlt wird, sofort verwandeln in Wertpapiere und dann könnte es sein, dass sie ihre Bezahlungsverpflichtung an bestimmten Terminen nicht mehr einlösen können. Deswegen zwingt er sie durchs Gesetz eine Minimalreserve, Liquiditätsreserve zu halten. Und bei der Wertpapierspekulation, bei der Subprime-Spekulation haben wir da in den Zeitungen erfahren, was die Banken damit machen, mit dieser Reserve. Um sie möglichst klein zu halten, schauen Sie, dass Sie solche Kredite, die, wie zum Beispiel Hypothekenkredite, gleich aus dem Haus raus tun, da braucht man sie weder zu überlegen mit Eigenkapital, noch muss man irgendwie Liquiditätsrechnungen damit machen. Man macht eine Spezialabteilung auf, die heißt dann Zweckgesellschaft, und damit braucht die Bank, weil die Zweckgesellschaft mit ihr rechtlich bloß formell was zu tun hat, aber nicht als Bank, aus der Bilanz draußen, also kann ich Mittel, die sonst gebunden wären, gleich wieder verwenden zum Wachsen lassen. Gleich wieder verwenden zum Investieren. Weil der Staat es weiß, deswegen macht er da Gesetze, um die Bank zu etwas zu zwingen, was eigentlich im Sinne ihres Geschäfts ist. Die Fußnote ist wichtig, weil wir ja jetzt davon geredet haben vorhin, dass die Banken, das was sie da machen, ist ein Rechtsakt. Das Recht hat ihnen verliehen, Geld in ihren Händen wird mehr durch den Akt des Begebens von Wertpapieren. Zugleich aber weiß der Staat, dass dieses System nur funktioniert, wenn er den Banken Minimalauflagen gibt, also wenn er ihnen Regeln vorschreibt, die sie dazu anhält, das zu bewerkstelligen, was nötig ist, nämlich jederzeit dann auch zahlungsfähig zu sein. Und dieses, dass da Regeln geben muss, das hat in den letzten Jahrzehnten, 2 oder 3 Jahrzehnten, zu großen ideologischen Missverständnissen geführt. Da haben nämlich viele gesagt, da hätte Deregulierung stattgefunden. Da wären früher striktere Regeln gewesen und jetzt wären keine Regeln mehr. Deregulierung. Der Witz war nur der. Tatsächlich hat der Staat in Deutschland zum Beispiel speziell bis zur Kohl-Regierung Regeln aufgestellt, die dafür gesorgt haben, dass die Banken ein ziemlich üppiges Liquiditäts- und Eigenkapitalpolster hatten. Die in England, die in Amerika hatten andere Regeln, nicht keine Regeln, sondern Regeln, dass sie andere Liquiditäts- und andere Eigenkapitalpolster haben müssen, um als Bank eine Lizenz zu behalten. Was macht unser Staat? Die Banken liegen ihm in den Ohren und sagen, Deutschland ist ein scheiß Finanzplatz. Bei uns könnte man viel mehr solche Papiere generieren, wenn nicht dieser starre, hohe, relativ hohe, verhältnismäßig zu anderen Staaten hoher Bestand an Eigenkapital- und Liquiditätsreserven uns auferlegt würde. Mach doch die Verhältnisse neu. Was haben die damals gemacht? Nachdem sie gesehen haben, Großbritannien und die USA sind die Finanzplätze der Welt, auch sein wollen. Frankfurt soll auch sowas sein. Also machen wir neue Regeln, nämlich Regeln wie in der angloamerikanischen Welt. Und schon platzen die deutschen Banken aus allen Nähten beim Generieren neuer Papiere. Das waren alles so Punkte, die dazu geführt haben, dass Deutschland auf seinem Platz, auf seinem Territorium, genau das Gleiche hatte, was in anderen Staaten oder in anderen Staaten in höherem Ausmaß möglich war, aufgrund der dortigen politischen Entscheide. Da merkt man, wie viel an Politik dran hängt, was an Wertpapiervolumen, an Kreditschöpfung stattfindet. Wie sehr das gar nichts in dem Sinn Ökonomisches ist, dass erfolgreiche Ökonomie, also viel Export oder sowas, die Grundlage ist. Nein, es sind politische Entscheidungen, die Banken lizenzieren, macht aus eurem wechselseitigen Vertrauen in eure Geschäfte wachsendes Kapital. Deswegen fällt man nicht darauf ein, dass die Politik jetzt sagt, wir brauchen Regelungen, wo das alles nicht mehr möglich ist. Ja. Die Kanzlerin, wo von der Theo jetzt geredet hat, das war zum Beispiel das Finanzplatzförderungsgesetz, wo sie diese Asset-Backed Security, das sind die Papiere, die die Zweckgesellschaften rausgeben, anerkannt wurden vom Staat in der Qualität, Eigenkapitalqualität, wie Staatspapiere. Das sollten wir in der Staat anerkannt. Und alles, was ich jetzt machen muss, ich darüber unterhalten, sind Regelungen, dass bitteschön das so weitergeht, dass die Finanzschöpferei, die Kreditschöpferei weiterläuft, weil das die Basis ist für das, wo der Telefon Wurmfortsatz davon gesagt wird. Das ist die Freiheit, jedes andere von Geschäft mit Kredit zu versorgen und jedes Finanzvolumen des Staates mit Kredit zu versorgen. Das soll dort so weitergehen, das soll überhaupt nichts aufhören. Gut, wenn es in der Staat einiges anhört. Gibt es zu dem Komplex jetzt noch weitere Fragen? Und dann kommen wir zum großen zweiten Teil, nämlich es gibt ja auch sowas wie eine Wirtschaftskrise in der Anführungszeichen, dicke Anführungszeichen Realwirtschaft, die ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten hat. Gut, was machen denn produktive Kapitalisten mit den Finanzmitteln, die sie am Finanzmarkt aufgenommen haben? Wofür verwenden die denn? Sie lassen produzieren. Ja, aber nicht einfach. Was denn produzieren? In welchem Umfang produzieren? Was ist der Maßstab davon? Etwas durch den Mehrwert, durch das Mehrwert entsteht. Also produzieren setzt voraus, dass durchs Produzieren Mehrwert entsteht. Aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt dazu. Das mag ja vielleicht relativ einfach sein, wenn man der einzige am Markt ist. Es gibt auch Konkurrenz. Es gibt nicht bloß den Daimler, oder nehmen wir mal Massenautomobilproduzenten, es gibt nicht bloß den VW, es gibt auch Toyota, es gibt General Motors oder GAP, wenn sie demnächst nicht mehr existieren, die stehen in Konkurrenz zueinander. Die streiten sich um die zahlungsfähige Nachfrage von unser einem, der ein neues Auto braucht, Golf oder Passat, so in der Spanne, oder vielleicht Polo noch dazu, nach unten. Das ist so das, was das Volk, die Massenmotorisierung, was die an Bedarf haben. Und aus der Zahlungsfähigkeit dieser Millionen, zig Millionen von Käufern von Klein- und Mittelklassewagen, da wollen sie ein Geschäft machen, was sie sagen, Mehrwert. Sie tun es nicht wegen des Bedarfs. Sie tun es nicht wegen der Mobilitätsbedürfnisse. Sie tun es auch nicht für den Prestigewert eines Autos, den der Mensch angeblich damit hat. Sie tun es nur aus einem Grund, das Kapital, was sie besitzen und das Kapital, was sie aufnehmen, soll sich vermehren. Dazu müssen sie was anders machen als Banken. Oder auch was anders machen als Banken. Denn zum Teil haben wir ja festgestellt, sie machen zum Teil das Gleiche, auch sie generieren Wertpapiere und verkaufen die an ihresgleichen und kaufen Wertpapiere und verhalten sich also wie andere Finanzkapitalisten auch. Immer neben der Produktion gibt es in jeder großen Aktiengesellschaft eine riesen Finanzabteilung, die sich verhält wie jede Bank. Manchmal heißt sie auch noch so, zum Daimler gibt es nur eine Daimler-Bank, zum VW gibt es eine VW- und Audi-Bank und zum Opel gibt es eine Opel-Bank. Trotzdem, den Teil des Kapitals, den sie verwenden, um Autos zu produzieren, der muss sich lohnen, nicht bloß die Papierabteilung. Und wie garantiert man da, dass er lohnt, diese Produktion? Sie, muss man so sagen, dass sie sich lohnt. Na, sie lohnt sich dann, wenn es einem gelingt, von der immer beschränkten zahlungsfähigen Nachfrage, denn die Löhne sind ja nicht, wachsen ja nicht, das Unerlässliche, sind ja alle knapp bei Kasse. Wenn Sie bei der immer beschränkten zahlungsfähigen Nachfrage, wenn Sie da einen möglichst großen Teil absahnen für sich. Je größer das Volumen ist, was Sie da absahnen, desto größer kann auch bei einer bestimmten durchschnittlichen Profitrate Ihr Profit sein. Also müssen Sie was dafür tun, dass Sie auf diesem Markt Erfolg haben. Wie geht das? Kein Geheimnis, kann man sogar in Wirtschaftsteil gelegentlich lesen. Sie müssen Ihre Ware billiger herstellen als die Konkurrenz. Was heißt das billiger? Es gibt doch durchschnittliche Produktivität und so weiter. Billiger geht eigentlich nur dann, wenn Sie die Produktivität Ihrer Arbeiter durch geschickte Investition in supergute Maschinen und durch gute Einrichtung einer hervorragenden Produktionsorganisation, wenn es Ihnen gelingt, die Arbeit Ihrer Beschäftigten produktiver zu machen als die Konkurrenz. das ist der Erfolg oder der Effekt davon. Dann wird der Wert des Autos, der am Markt erst einmal ermittelt ist, der objektive Wert, der marktmäßige Wert und der Wert, den die Firma selber erzeugt, es gibt eine Schere. Sie erzeugt ihn zu geringeren Kosten als der Durchschnitt der Branche. Wir können auch sagen, der individuelle Wert der Firma, die die höhere Produktivität hat, ist geringer als der gesellschaftlich durchschnittliche Wert, weil es ihr gelungen ist, ihre Arbeiter mit entsprechenden Maschinen billiger arbeiten zu lassen. Das heißt, pro Arbeiter und pro Kapitaleinsatz kommt da mehr Ware raus. Was können Sie jetzt machen? Entweder Sie verkaufen die Autos zum gleichen Preis wie die anderen. Da haben Sie immerhin schon mal einen Vorteil, weil Sie nämlich pro Autos eine höhere Spanne erlösen. Aber Sie wollen ja den Markt sich sichern. Sie wollen sich ja durchsetzen gegen die anderen. Sie wollen eine möglichst hohe zahlungsfähige Nachfrage auf sich ziehen. Großen Marktanteil. Also können Sie im Preis runtergehen oder für den gleichen Preis mehr Sachen anbieten, also mehr Sachen ins Auto einbauen. Weil ja Ihr individueller Gestehungspreis geringer ist als der durchschnittliche. Und dann sagen die Leute, na, wenn ich zum gleichen Preis den super ABS kriege und den super sonst wie EPS, gehe ich natürlich zu dem, der das zum gleichen Preis anbietet. Also zu dem, wo ich da extra was dafür bezahlen muss. Oder wenn VW Sonderauflage Golf oder Lupo auflegt mit günstigeren Preisen, dann kaufe ich natürlich das und nicht den Toyota oder den Opel, der bei gleicher Schrottqualität auch noch teurer ist. Das Kunststück besteht also darin, das Geld, über das die Firma verfügt, zu verwandeln in produktivere Maschinen als die beim Konkurrenten. Sie kann dadurch die Spanne pro Auto vergrößern und dadurch, dass sie mehr Autos verkauft, kann sie sogar noch Skalengröße, sagt man dazu, je mehr Autos, desto billiger, desto mehr verteilt sich dann die Maschineninvestition auf die Autos, dann kann sie sogar noch durch Skaleneffekte noch mehr den Preis senken, als die einfach durch die Produktivität der Arbeit. Sie kann also billiger produzieren, die Stückkosten pro Auto sind geringer und es kann sich raussuchen, wie viel von dem, was sie billiger produziert, sie gewissermaßen im Preis weitergibt oder aber, obwohl sie billiger ist als andere, hat sie trotzdem mehr Gewinn als die anderen, weil die teurer produzieren. Das ist das entscheidende Mittel, sich am Markt durchzusetzen. Bloß wie funktioniert das? Wo hat die Mittel her? Das Mittel dazu ist bekanntlich in dem Fall Geld. Entweder sie gibt Aktien aus oder verkauft Anleihen, dann holt sie sich direkt bei den Leuten, die Finanzanlagen kaufen, bei denen das Geld für die Investition. Oder sie geht zur Bank, beides macht sie übrigens. Sie macht das, Aktienemission, Anleihenverkauf, Wandelanleihen ist so ein Mittelding zwischen, da wird eines Tages eine Aktie und sie geht zur Bank und holt sich dort Kredit ab. Sie stellt also fest, für den Erfolg, den sie vorhat, gegen die Konkurrenz, reicht das Geld, über das sie gerade verfügt, nicht aus. Jetzt sind da übrigens schon Milliarden Anlagevermögen drin. Aber das, was da so rauströpfelt pro Auto, das reicht nicht aus, um den entscheidenden Investitionsschlag zu landen, nämlich alles zu erneuern mit Modellwechsel und damit der Konkurrenz die Schau zu stehlen. Was macht sie damit übrigens? Sie verurteilt die Maschinen der Konkurrenz, die ja teuer produzieren, zu einer Art Schrott. Nicht, dass die nichts mehr taugen würden. Funktionieren wunderbar. Aber ökonomisch gesehen sind sie Schrott, weil sie nämlich als Profitmaschinerie schlechter sind als die, die ich mir hingestellt habe. Dazu sagt der Marx, moralischer Verschleiß. Das heißt, der physikalische Verschleiß der Maschinen ist noch nicht eingetreten. Die täten es noch. Aber im Vergleich der Maschinen als Produktionsmaschine von Profit, nicht bloß von Autos, sondern von Profit, ist sie schlechter dran. Also ist sie ein Stück wertlos geworden, wertloser geworden. Ist wegschmeißreif. Und wie kriegt man das hin? Indem man Kapital sammelt. Indem man Investoren eine Gelegenheit bei den Investoren offeriert, man sagt, schau mal her, wenn du bei mir einsteigst, entweder als Teilhaber, als Aktionär, oder wenn du bei mir einsteigst als Kreditgeber, dann verheiße ich dir prächtige Gewinne. Was macht die Konkurrenz oder die Konkurrentin? Dasselbe. Sagen wir mal, der Daimler fängt an, dann zieht der VW nach, dann kommt der Opel drauf und so weiter ringsrum. Und nach einem Jahr oder zwei oder drei Jahren, wenn alle Modellwechsel vollzogen sind und die Neuinvestitionen getätigt sind, immer mit massig Kredit, immer mit massig Finanzen, Kapital, dann stellt sich raus, der Vorsprung ist weg. Gerade noch einen Sonderprofit eingefahren durch die geringen Gestehungskosten. Und deswegen auch die geringen Preise, deswegen der erhöhte Absatz. Und jetzt haben die anderen das Gleiche gemacht. Das Mittel, die Profitrate zu erhöhen, der Extra-Profit, den sie da produzieren, indem sie extra produktive Maschinen haben, egalisiert sich. Das Extra verschwindet. Jetzt haben sie alle drei um mehr Kapital aufgewendet, um diesen Extra-Profit einzufahren. Und was kommt raus? Am Ende des Investitionszyklus, das Extra ist verschwunden. Alle haben die gleichen oder ähnliche Lohnstückkosten, nämlich auf niedrigem Niveau. Aber die Kapitalinvestition, der Investitionsbedarf ist gestiegen. Das Mittel, die Profitrate zu erhöhen, nämlich die erhöhte Ausbeutung der Arbeit durch erhöhte Produktivität, erweist sich als Weg zum Sinken der Profitrate. Warum? Weil jetzt alle, die einen erhöhten Kapitalbedarf haben, um die Preise, um die Lohnstückkosten und Stückkosten, die nötig sind am Markt, zu verdienen. Aber weil das Sonder weg ist, ist auch der ganze Sondervorteil verschwunden. Der extra Mehrwert ist wieder geworden, ein ganz normaler Mehrwert, aber jetzt bezogen auf ein größeres Kapitalvolumen. Die eine Seite davon. Die Sache hat aber auch noch gewissermaßen ein, was die Arbeit betrifft, einen Kern, der folgendermaßen zu erklären ist. Was machen Sie? Sie investieren in produktivere Maschinen. Damit machen Sie die Arbeit produktiver, die Arbeitskraft. Wann lohnt sich das? Wenn das, was Sie in die Maschinerie investieren, auf der anderen Seite Arbeitskosten einspart. Diese eingesparten Arbeitskosten können sich darstellen, entweder pro Stück, der Arbeiter wird durch die Maschine produziert ein mehr Stück, es wird weniger von dem, was er als lebendige Arbeit verausgabt, fließt ein in das jeweilige Auto, weil er ja weniger Zeit dafür verwendet oder verwenden muss. Oder das ganze Kollektiv, die Leute insgesamt in der Fabrik, in der Montageabteilung, brauchen weniger Zeit. Da muss noch gar keiner entlassen werden, weil der Markt wächst ja vielleicht. Und schon hat sich der Neuwert pro Auto reduziert. Das Kapital teilt sich auf in etwas für die Maschine, etwas für die Arbeit, etwas für die Baulichkeiten, also Grundstück, etwas für die Rohstoffe und vermehren. Mehr Wert entsteht bloß durch die Arbeit. Das, was aber die einzige Quelle von Mehrwert ist, verkleinert sich dabei. Der Kapitalanteil vom Vorschuss für Löhne, also für Arbeitskraft, für lebendige Arbeit, die sich da vergegenständigen soll, schrumpft. Von Produktivitätserhöhungszyklus oder Stadium zu Produktivitätserhöhungsstadium. Bei jeder Neuinvestition, die die Produktivität erhöht, kommt das zustande, dass ein immer kleinerer Teil für Arbeit aufgewendet wird und ein immer größerer Teil für, Marx sagt dazu, konstantes Kapital. Konstantes Kapital sind die Bestandteile, die einfach konstant bleiben im Wert und einfach übertragen werden. Das sind die Maschinen anteilig pro Produkt, das sind die Rohstoffe, das sind das Gebäude und so weiter. Alles das wird einfach übertragen und die neue Potenz, wertschaffende Potenz, wird pro Kapitalsumme immer kleiner. Das Verhältnis von V, sagt der Marx, zum variablen Kapital abgekürzt, also das, was ich variabel, das setzt der Kapitalist ein Stück Kapital ein und das vergrößert sich, deswegen ist es variabel. Und das andere setzt er ein, konstant, das wird bloß übertragen, der Bestandteil des V wird immer kleiner. Wenn man da also die Gesamtinvestitionssumme nimmt, investiertes Kapital, vermindert sich das Verhältnis von, sagen wir mal, von 100 zu 50, konstantes Kapital zu Arbeit, zu 45, zu 30 und so weiter. Wir sind heute in manchen Produktionszweigen bei einer Arbeitsquote von ungefähr 15%. Das heißt, von 100 Einheiten investierten Kapital sind nur noch 15 variables Kapital. Was macht das Kapital also mit dem Effekt, mit den Mitteln, die Rate der Ausbeutung zu erhöhen, und die tut es auch, die Mehrwertrate steigt pro Arbeiter, vermindert zugleich die Masse an Arbeit, die es überhaupt ausbeutet. Was sagt der Marx? Das ist was sowas Absurdes, das hat er sich richtig gewundert. Damals schon, wo es noch relativ matt war, gemessen an heutigen Verhältnissen, hat er gesagt, der Kapitalismus ist eine verrückte Produktionsweise. Sie messen allen Erfolg an der Arbeitsmühe. Neuer Wert entsteht nur durch Arbeit. Und was machen sie? Genau den Bestandteil machen sie immer kleiner, quetschen sie immer kleiner. Trotzdem beharren sie auf dem Wert. Ich würde mal sagen, kleine Reflexion. Für die Leute, für die Produktion. Da sagt man, der Kapitalismus ist doch immerhin produktiver, macht der Produktivitätserhöhung. Ja, bloß was für eine? Erstens, die Produktivitätserhöhung, die er macht, die kommt nicht den Leuten zugute, die arbeiten. Sie fliegen raus, müssen mehr tun. Die Arbeiten werden immer einfacher, also auch einfacher bezahlt aufgrund der Lohnsysteme. Sie könnten viel mehr Freizeit haben, sie können viel mehr genießen. Wenn es denn stimmen würde, diese Produktionsweise erhöht die Produktivität und macht damit das Leben angenehmer. Nein, für die Beschäftigten macht sie das Arbeitsleben erstens anstrengender und zweitens, weil er ein immer kleinerer Teil des vorgeschossenen Kapitals in Form von Arbeitslöhnen bezahlt wird, wird auch das, was die Arbeiter sich vom Gesamtprodukt kaufen werden, können immer weniger. Da gab es mal die Rede von Verelendung des Proletariats. Da haben gesagt, die haben doch Autos und die haben doch Wohnungseinrichtungen. Ja, gut, Verelendung gibt es nebenbei bemerkt immer noch. Aber die können doch halbwegs davon leben, jedenfalls zumindest in Deutschland oder großen Teil in Deutschland. Ja, natürlich können sie davon leben. Aber wenn man es jetzt mal vergleicht, der Arbeitseinsatz und die Löhne, die sie für den Arbeitseinsatz bekommen, der wird immer kleiner. Das ist eine Form von wachsendem Ausschluss der Leute, die arbeiten, von dem, was sie produzieren. 85% von dem, wenn sie 15% Lohnquote haben, 85% von dem können sie nicht kaufen, weil sie dafür gar keine Kaufkraft bekommen. Im Gegenteil, die Kaufkraft, die sie haben, wird dauernd kleiner. Also zusammengefasst, sowohl vom Standpunkt des kalkulierenden Unternehmers, das war der erste Standpunkt, der extra Profit haben will, durch produktivere Maschinen, als auch vom Standpunkt der angewandten Arbeit ist der Effekt der Anstrengungen der Kapitalisten, Gewinn einzufahren, den Gewinn zu sichern, indem sie die Profitrate erhöhen, resultiert von Investitionszyklus zu Investitionszyklus in einem Fall der Profitrate. Ja, jetzt kommen wir zur Krise vielleicht mal. Zum ersten Mal erklärt, wie das funktioniert. Der Bestandteil an neuer Arbeit, da wo Mehrwert damit finanziert wird, wird immer kleiner und der Kapitalaufwand immer größer. Die Anstrengung der Leute auch immer größer, aber das zählt ja sowieso nicht. Ist ja wurscht, ob die sich anstrengen müssen, ob sie das aushalten, ob sie Herzinfarkt kriegen, ob sie das mit bis 67, was die künftige Rentenalter sein soll, aushalten. Alles scheißegal. De facto ist ja auch schon längst keiner mehr über 45 in solchen Produktionsabteilungen. Aber der, wie der Marx sagt, diese Tendenz zum Fall der Profitrate oder der tendenzielle Fall der Profitrate führt dazu, dass neues Kapital, was Sie investieren wollen, stellen Sie fest, es lohnt sich immer weniger. Sie müssen immer mehr Kapital aufwenden, um die Profitrate bloß zu halten. Sie müssen sogar Kapital aufwenden, obwohl die Profitrate fällt, weil sonst verschwinden Sie vom Markt. Wenn das dann so eintritt, da verlieren Sie nicht, da haben Sie erstens mal das Problem, was haben wir gehabt, Sie, am Finanzmarkt finanzieren Sie sich über Anleihen und Aktien. Am Kreditmarkt über Kredite. Ja, wenn sich rumspricht und Sie zugeben müssen, dass bei Ihnen die Rendite, und das ist nicht die Umsatzrendite, das ist die Kapitalrendite, allmählich sinkt, das ist zwar eine etwas andere Größe als bei Marx, aber ist wurscht, brauchen wir uns nicht darum zu kümmern. Der tendenzielle Fall der Profitrate zeigt sich halt in Ihren Kennziffern als Schwund in der Rentabilität des angewandten Kapitals. Ja, wenn Sie die Leute einladen wollen, investiert beim Daimler, kauft Daimler-Aktien oder Anleihen oder gibt uns Kredite, um die Produktivität zu erhöhen, dann sagen die Kreditgeber und die Finanzer allmählich, Moment mal, wir haben den Eindruck, du verdienst das gar nicht mehr. Kredite für Automobilproduktion. Höchstens noch aus dem Grund, das war bei General Motors lange Zeit war. Alle wussten, GM verdient seine angestrebten Profitraten nicht mehr. Aber da gibt es noch so eine Übergangszeit, wo die Banken sagen, wenn ich jetzt rausgehe, wenn ich kündige, dann ist alles das, was ich bei GM investiert habe oder vorfinanziert habe, als Kredit mit erledigt. Also kalkuliere ich mal zwischen dem Verlust, den ich habe durch sofort rausgehen, und der Chance, durch Weiterfinanzierung den Kredit, den Verlust vielleicht für mich kleiner zu halten. Da gibt es da so eine Übergangsphase, wo die Finanzierer feststellen, das hilft gar nichts. Der Versuch, den todsicheren Verlust der Investitionen, die schon drin sind, zu vermeiden durch Nachschuss, durch neue Kredite, hilft gar nichts. Also Schluss damit. Sie sind nämlich von dem tendenziellen Fall der Profitrate erstens betroffen, weil ihre Kredite nicht mehr so gut verzinst werden, nicht mehr so gut bedient werden, weswegen sie zweitens zögerlich werden, kalkulieren, ob neue Kredite noch lohnen. Sie machen also Restriktion, Kündigung, Erhöhung der Zinsen kann zum Beispiel so ein Moment sein, oder Reduktion der Kreditlinien, oder Finger weg von Emissionen dieser Firma, wir kaufen denen keine Aktien mehr ab. Diejenigen, die solche Aktien haben, steigen aus den Aktien. Das hatte für die Firma, weil sie ja alles auf dem Finanzmarkt sich finanzieren, eine negative Begleiterscheinung. Wenn der Aktienwert steigt, dann kriegen sie auch nicht mehr so leicht Kredite. Also die Kreditwirtschaft, die Finanzwirtschaft, fällt das Urteil, lohnt nicht mehr, also raus oder jedenfalls nicht mehr so viel Kredit wie bisher. Und dann überlegt sie, wo denn dann? Beim Daimler, beim Opel, vielleicht bei der Chemieindustrie noch. Also gehen wir dorthin, schieben wir dort noch einen Kredit dran. Dort sind die Profitraten noch höher. Da ist aber genau der gleiche Prozess am Wirken. Und dann gehen wir in die Nahrungsmittelindustrie. Ringsrum. Überall, wo sie Kredite geben, werden die Kredite verwendet zum Gleich-Vergleich-Mechanismus, Erhöhung der Mehrwert, der Ausbeutungsrate, um die Profitrate zu erhöhen und Profitrate fällt. Die Banken sind also mit ihrem Finanzieren, oder die Finanzwelt, mit ihrem Finanzieren dieser Realkapitalisten diejenigen, die irgendwann die Entscheidung treffen, es lohnt nicht mehr. Was haben wir jetzt? Der Bedarf an Kredit von den Firmen ist weiterhin immens. Ja, im Gegenteil, dort, weil sie allmählich Schwierigkeiten haben, die Autos abzustoßen, zu gewinnen, zu den Gewinnen, die sie sich ausgedacht haben und den Preisen, brauchen sie umso mehr Kredit, um die Produktion am Laufen zu halten. Die Banken sagen aber, Schluss damit. Oder werden restriktiv. Wir leiden sonst unter euren Verlusten. Also entscheidet die Bankenwelt, Wachstum durch Produktion lohnt nicht mehr. Jetzt haben wir Folgendes. Auch der Marx hat sich darüber gewundert, schon im 19. Jahrhundert, wo noch alles ziemlich sporadisch war in Deutschland an Kapitalismus. Heute hat sich es verallgemeinert. Da hat er gesagt, komisch, im Mittelalter gab es Krisen, weil eine Überschwemmung war, Sturmfluten oder trockene Sommer. Also zu wenig Getreide, zu wenig Soll, zu wenig Rinder. Dann hat das Volk gedarbt. Klar, weniger zu essen, produziert, kann man weniger essen. Aber diese Wirtschaftsweise, die eingebaut hat, so einen Automaten eingebaut hat, der beständigen Erhöhung der Produktivkraft, also eigentlich der beständigen Erleichterungsmöglichkeit von Arbeit, der beständig verbesserten Reproduktionsmöglichkeiten derer, die arbeiten und derer, die nicht arbeiten, alle, bringt es dazu, dass eine Krise genau dann ausbricht, wenn es an allem zu viel gibt. Wofür zu viel? Zu viel für den Preis, den Gewinn beinhaltet. Zu viel Ware, die auf Halde steht. Zu viel Produktionsmittel, wo sich gar nicht mehr lohnt, sie anzuwerfen, weil die Ware ja dann bloß noch weiter auf Halde steht. Zu viel Arbeiter in der Fabrik, das wo sich gar nicht lohnt, sie 37 oder 40 Stunden oder 80 Stunden reinzubestellen, weil bestenfalls noch 20 Stunden davon rentieren. In allen Bestandteilen, in die sich das Kapital verwandelt hat, in Arbeitslöhne, in Produktionsmittel, in Rohstoffe, in fertige Waren, von allem zu viel. Ja, sogar zu viel an Geld. Denn es ist nämlich nicht so, dass es an Geld plötzlich mangeln täte. Jetzt, wenn wir von der Finanzkrise absehen, wir reden jetzt von der Krise der Industrie. Das Geld ist ja reingekommen, bloß es will keiner mehr in die Industrie stecken. Marx sagt, eine Überfülle an Geld, mehr Geld als sie verwertet, das ist Krise. Also nicht einfach mehr als die Leute fressen können, das ist gar nicht das Problem. Sondern mehr als für den Gewinn nötig ist produziert worden an Ware. Mehr als für den Gewinn möglich ist reingestellt worden in Form von Maschinen. Mehr als für den Gewinn möglich ist vorhanden an geförderten oder förderbaren Rohstoffen. Und sogar mehr Geld als rentabel anwendbar befindet sich im Umlauf. Wartet bloß darauf, irgendwo Anlage zu finden, findet aber keine. Absurde Welt. Dieser Zyklus hat mit dem Finanzzyklus, von dem bei der Finanzkrise zu reden war, schon was zu tun. Weil die Finanzer sind ja diejenigen, die das Kapital stiften für die unglaublichen Vorschüsse, die nötig sind, um diesen tendenziellen Fall der Profitrate überhaupt in Gang zu bringen. Also niemand will das natürlich. Alle wollen die Profitrate erhöhen. Aber um die Profitrate zu erhöhen, müssen so Kapitalmassen von den Firmen aufgenommen werden und investiert werden. Und das werden sie nur dann, wenn sie auch vorhanden sind. Das war der, am Anfang, im ersten Teil der heutigen Veranstaltung und vor allem in den Veranstaltungen, die wir schon gemacht haben, vorletztes Semester, die Geschichte über Finanzkrise. Diese Finanzwirtschaft generiert diese Massen an Geldgrößen, die vonnöten sind, um bei der Industrie diese Vorschüsse zu finanzieren. Aber jetzt braucht man sie nicht mehr. Und diese Krise des industriellen Kapitals, da hat der Marx mal untersucht, wie funktioniert denn das dann, genau in dem Mechanismus, wie ich es gerade erklärt habe. Er sagt, das kommt ja dann alle paar Jahre zustande. Was machen die nämlich dann, wenn es soweit ist, zu viel Kapital in Form von Waren, in Form von Maschinen, in Form von Arbeitern, in Form von Geld? Na, Geld schmeißen sie am allerwenigsten weg. Aber ein Teil sogar des Geldes verschwindet, nämlich in Form von der Finanztitel, der Aktientitel. Da wird etliches an Zahlungsfähigkeit, die sich die Leute in die Kurswerte eingeschrieben haben und die sie in ihren Portfolios haben, vernichtet, manchmal in wenigen Tagen, Milliarden. Was machen sie mit dem, was in Form von Waren vorhanden ist? Ja, entweder sie verhögern es, um den Verlust geringer zu halten, um wenigstens vielleicht die Rohstoffe oder die Maschinenkosten reinzukriegen, oder sie stellen fest, auch das ist nicht mehr lohnend, Wegschmiss, abwracken. Steht an. Was machen Sie mit dem in Form von Maschinen vorhandenen Kapital? Ja, mal schauen, ob die Konjunktur wieder anspringt. Ja, bloß mit den Gurken, die jetzt da stehen. Wenn die Konjunktur wieder anspringt, muss ich mit einer Maschine loslegen, die dann die produktivste ist. Also auch über die Maschinen, die in Form von Maschinen vorhandenen Kapitalbestandteile, wird das Urteil weit hingesprochen überflüssig. Also Wert los, kein Wert mehr. Und was ist mit den Arbeitern? Naja, da gibt es das günstigste Mittel, Entlassung. Was wird also vollzogen mit dem, was als Kapital vorhanden ist? Ist über das Urteil gesprochen, weil es sich nicht mehr rentiert, weil es sich nicht mehr vergrößert, ist sein Todesurteil über seine Kapitalqualität gesprochen. Es ist kein Kapital mehr. Es wird entwertet. Oder es entwertet sich. Und wer diese Entwertung aushält, wer dann die Maschinerie oder die Produktionsanlagen noch hat, die dann, wenn sehr viel entwertet worden ist, wenn also alles weggeschrumpft ist, was unrentabel ist, wer da überlebt, der kann da im nächsten Zyklus wieder loslegen. Das waren die Fragen 3 und 4. Frage 3. Worin besteht die Krise? Sie besteht darin, dass es jede Menge an Geldkapital gibt, aber keine lohnenden Investitionsmöglichkeiten. Wie kommt es dazu? Durch diesen tendenziellen Fall der Profitrate, durch die erhöhte Ausbeutung der Leute, produziert sich das Kapital eine schwindende Profitrate. Und wie wird die Wirtschaftskrise abgewickelt? Durch gnadenlosen Wegschmiss, durch gnadenlose Entwertung der Kapitalwerte, die in Form von Maschinen, von Waren und Arbeitskräften herumstehen. Stellt sich ja gleich wieder die Frage, und darauf, auf dessen Gesundung soll man hoffen, um dessen Gesundheit soll man bangen? Ja, gezwungen ist man schon. Es gibt ja keine andere Wirtschaft als die. Insofern gibt es den sachlichen Zwang. Hoffentlich machen sie weiter. Bloß, was weiter? Dass sie einen dann wieder, falls es einen den nächsten Aufschwung gibt, und da kann manchmal dauern. Ich habe schon Depressionen, die haben Jahre gedauert. Wenn es den nächsten Aufschwung gibt, dann wird man wieder hergenommen, mit relativ geringem Lohn, mit immensen Anstrengungen, Vergeudung an Lebenskraft oder Vernutzung von Lebenskraft und relativ kleinen Anteil an dem erzeugten Reichtum, um dann nach weiteren 4 Jahren wieder zu landen bei der Krise. Da muss man halt mal den Schluss ziehen, na Moment mal, die Krise ist ja gar nicht der entscheidende Einwand gegen das Kapital oder gegen den Kapitalismus. Da wird es ja gewissermaßen höchstens am unerträglichsten das Unerträgliche. Aber genau gesehen ist ja nicht die Sache nicht so, dass in der Hochkonjunktur man in Saus und Braus lebt und gemütlich in der Fabrik das sein Pensum erledigt, sondern man wird hergenommen zur Erhöhung der Mehrwertrate, zur Erhöhung der Rentabilität des Kapitals, hat nichts davon, wird abgespeist mit ein paar mickrigen Prozenten Lohnerhöhung, die manchmal drin ist in der Konjunktur, aber um die muss man auch schon mal streiken, also hat man Verluste wieder durch Streik, oder man kriegt gar nichts. Der entscheidende Einwand ist doch gar nicht die Krise, der entscheidende Einwand ist doch, dass man hierher genommen wird für eine Produktion, die einen trennt vom Reichtum und zerstört beim Arbeiten. Also nichts bangen, nichts bangen, nichts hoffen. Krebs anstrengen, wie anders machen. Und da ist die Lehre, die das Kapital an mir erteilt, spricht doch Bände. Was sagen Sie? Sie haben zu viel Geld, als dass sich das Arbeiten und Verkaufen von nützlichen Waren noch lohnen täte. Ja, wenn das Geld zu viel ist, schaffen wir es halt einfach ab. Wenn es daran hapert, dann kann man doch das Allerunnützeste von der Welt, von dem kann man sich doch dann mal trennen. Da wird eben produziert ohne Geld, nach Bedarf, Bedürfnis und auch ein bisschen Freiheit, was die Produktivität erhöht. Dann kann man auch mal Produktivitätsgewinne verwandeln in Gewinne an Freizeit und Freiheit für sich selber. Genau. Ja. So, das war der zweite und dritte, der dritte und vierte Teil. Dazu Fragen, Einwände, Diskussionsbeiträge. Aktienwerte steigen, bekommen die Unternehmen Kredite eher weniger. Oder die, ist das dann schwieriger, Kredite zu bekommen? Oder soll das widersprechen? Sortiere deine Frage nochmal. Jetzt hast du dich verhaspelt. Was wolltest du wissen? Ich wollte wissen, ob du dich versprochen hast, als du sagtest, wenn die Aktienwerte steigen, reden sie schwerer. Also schwieriger ist Kredite vom Bank. Da habe ich mich versprochen. Wenn ich das gesagt haben sollte, nein. Wenn die Aktien steigen, die Aktienwerte steigen, dann nimmt ja die Finanzwelt Kenntnis davon, dass die Firma, auf die Aktien lauten, offenbar steigende Gewinne hat in der Zukunft. Die Aktienpreise sind ja nicht Aktienkurse, sind ja nicht das, was jetzt gerade an Gewinn gemacht wird, sondern ist die Zukunftserwartung. Die nehmen Gewinne vorweg. Warum? Weil die Aktien, das habe ich heute nicht zum Thema gemacht, weil ich ja nicht alles erklären konnte, Aktien sind doch Anteilscheine ganz besonderer Art, nämlich sie geben einem das Recht, mitzubestimmen darüber, wie viel an welcher Teil vom in der Firma erzeugten Gewinn ausgeschüttet wird an die Aktionäre und wie viel in der Firma bleibt. Also, was habe ich davon als Ausschüttung? Und zweitens, was lassen wir in der Firma, damit es sich auch in der Zukunft noch lohnt? Denn man muss nämlich ja auch was in der Firma lassen, damit man diesen moralischen Verschleiß nicht bei sich erleidet, sondern bei den Gegnern. Also steigende Aktienkurse zeigen an, das Publikum, die Anleger rechnen damit, der Firma wird es gut gehen, Ja, und dann sagen die Banken, wenn die Firma sagt, ich möchte gerne einen Kredit haben, sagen die Banken, na, bei dem zu investieren lohnt sich mehr als beim anderen. Und dann geht es auch da mit Angebot und Nachfrage. Dann kann nämlich der Daimler mit seinen Supergewinnen sagen, ja, wenn du Deutsche Bank knausig bist, dann gehe ich zur Commerzbank oder zur amerikanischen sowieso Bank. Die haben nämlich ein paar Zehntelprozent weniger. Und bei den Volumina, die ich aufnehme, sind das riesige Margen. Also, entweder ihr wollt einen sicheren Gewinn, dann geht er zu uns, oder ihr wollt einen besseren Gewinn, dann geht er zum Lumbatius, wo er zwar höhere Zinsen bekommt, aber ein unsicheres Investitionsklima herrscht. Denn das ist nämlich die spiegelbildliche Entwicklung. Da, wo Sicherheit herrscht, oder die Anleger glauben, dass Sicherheit herrscht, da wollen sie alle hin, deswegen müssen sie dort mit steigenden Aktienkursen rechnen. Das heißt, sie müssen mehr Geld aufwenden, um Anteil zu kriegen von den Gewinnen der Firma und so weiter und so fort. Und das, was sich da steigt, wenn die Firma jetzt dann sagt zur Bank, leih uns mal was, kannst du verweisen, schau mal her, wir sind die im Automobilsektor, die Firma im Automobilsektor mit der größten Steigerungsrate von Kursen. Also, gib uns günstige Kredite. Weil es kommt auf der Firma, keiner Firma kommt auf die Idee, von den günstigen Gewinnen der Bank mehr zu geben als unbedingt nötig. Da gibt es ein Konkurrenzverhältnis zwischen den beiden. Ja, und so läuft es dann, dass die Firma ihren Aktienkurs erkennt und weiß, er ist die entscheidende Maßzahl für die Kreditwürdigkeit der Gesamtfirma. Also muss man was dafür tun, dass er gut ausschaut, der Aktienkurs. Man muss, englisch gesagt, was tun, dass diejenigen, die Anteile an der Firma haben, das ist das englische Wort Share, dass die Anteile haben, einen möglichst hohen Value-Wert haben, wenn sie die Aktie holen. Also halten. Halten, hold. Shareholder Value. Man muss was für den Shareholder Value tun. Man muss den Aktienkurs, man muss so produzieren und so investieren, dass die Finanzwelt glaubt, die Firma, auf die kann man setzen. Also der Aktienkurs dieser Firma, wenn man da einsteigt, dann ist er ein wunderbares Gefährt nach oben. Also da habe ich mich vorhin versprochen, wenn ich da gesagt haben sollte, bei steigenden Aktienkursen tut sich die Firma schwerer mit Kreditaufnahme. Vielleicht noch eine Anmerkung zu der Ideologie. Es wird ja nichts für falsch an der Ecke, ohne dass die Unsicherheit des Marktes dabei gesehen wird. Wirtschaftsminister Gutenberg ist das beste Beispiel. Der Staat soll sich wirklich heraushalten, weil in der Krise würde ja nichts anderes stattfinden als eine Marktvereinigung. Und die Besten würden übernehmen. Von dem, was der Thema erzählt hat, das muss euch sofort klar sein, das kann nicht die Wahrheit sein. Oder was soll der Maßstab für die Besten sein? Überleben, gut sein, doch nur sie gehen, inwiefern sind die in der Lage, ihre Verbindlichkeiten, ihre Kreditverbindlichkeiten, Zinsverbindlichkeiten, Tilgungsverbindlichkeiten zu bedienen. Ja, wenn einer Geld hat und hat gerade investiert, um den vom Theo genannten Vorsprung in der Profitrate sich zu erarbeiten, hat dabei kalkuliert auf erweiterten Markt, der geht aber wegen Krise gerade nicht. Dann kann er seine Kreditverbindlichkeiten, die er dafür aufgenommen hat, um der Beste zu sein in der Produktivität, mal ganz scheiße bedienen und braucht zusätzlichen Kredit, um die alten Verbindlichkeiten zu bedienen. Dann kriegt er unter Umständen von der Bank gesagt, du kannst die alten schon nicht bedienen, da kommen keine neue dazu. Da ist der Produktivste am Markt futsch. Und ein anderer, der gerade in der Zeit alles abgeschrieben hatte, seine Kreditverbindlichkeiten auf ein Minimum runter hat, weil er der Sauber auf allem Zeug sitzt, der hat es unter Umständen leichter zu überleben, als der gerade den produktivsten Kern bis zur falschen Zeit angeschafft hat. Also wenn die sagen, da wäre was am besten und die besten Leben überleben, dann ist der Maßstab schon wieder derselbe, den wir am Anfang hatten. Gut in puncto bedienen von Kapitalausschüttung. Und das hat die Qualität der Produktion von dieser Krise relativ wenig zu tun. Kann sogar genau umgekehrt sein, dass genau der auf den Arsch fällt, der zum falschen Zeitpunkt die modernsten Anlagen hingestellt hat. Gut. Gibt's noch? Weil ich meine, der ursprüngliche Gedanke ist ja schon sinnvoll, denke ich. Man kann Geld lagern und ich kann halt Geld, wenn ich was für eine Pilze kaufen will, dann muss ich mir überlegen, will der Geld jetzt vielleicht einen Pulli haben oder lieber Schuhe oder was ist da die Alternative? Du kannst Geld lagern, bis du es hast. Also du bist verfaulen. So, jetzt überleg mal, du brauchst Schuhe, du brauchst Nahrung, du brauchst was auch immer. Denk doch mal daran, dass Geld da nicht bloß den Zugang verschafft, sondern für viele genau das Geld den Zugang verwehrt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut mit deinem Konto. Ja gut, gleichgültig. Wenn du ein Konto hast, ein durchschnittliches Einkommen, dann ist damit gesagt, was du von dieser wunderbaren Welt dir leisten kannst. Anders ist auch damit gesagt, was dir also versagt ist. Denk doch beim Geld nicht bloß daran, dass wenn man es hat, ist das Leben erleichtert. Denk doch mal daran, dass das Geld, was man nicht hat, das Leben sehr schwer macht, nach zwei Seiten. Erstens fehlt es zum Kaufen von dem Zeug, was man braucht. Und zweitens muss man sogar noch dafür schuften. Und je mehr man schuften muss, desto weniger kriegt man dafür. Haben wir jetzt ja gerade entwickelt. Ja, aber rein vom praktischen Lager. Ja, ist doch praktisch. Die Leute müssen mehr arbeiten und kriegen von Mal zu Mal weniger einen Anteil vom Produkt. Aber wie würde es dann bei der Alternative aussehen? Ja. Wie würde ich denn dann was zu essen kriegen, wenn ich alles kein Geld gibt und ich habe auch keine anderen Sachen zu tauschen, dann kriege ich trotzdem nichts. Das ist natürlich klar, in der Geldwirtschaft zu sagen, ohne Geld geht es natürlich nicht. Das ist billig. Also wenn alles vom Staat, von der politischen Gewalt organisiert ist, wenn man bloß an seine Semmeln kommt mittels Geld, wenn man dann sagt, das schaffen wir ab, das geht natürlich nicht. Da musst du auch den mit abschaffen, der dafür sorgt, dass es bloß über Geld geht. Ja, das spannende Wort bei dir war tauschen, wenn ich sonst wieder sage, zu tauschen. Da hast du nämlich das Geldverhältnis der Sachen noch unterstellt und hast das Geld dabei weggebracht. Nämlich alles Zeug, was es gibt, gewährt jemand und er kann alle anderen davon ausschließen, bis zu benutzen. Er kann der zur Benutzung überlassen, tut das nur aus einem Grund, wenn er von denen was anderes kriegt. Naja, das ist natürlich logischerweise auch das über das Geld organisiert, weil er nämlich bloß auf den Wert von dem Scheiß scharf ist und gar nicht auf den Gebrauchswert. Und er der Schuh produziert, im Leben alles selber anzieht. Wenn es aber als Eigentum ist, dann sagt er, meine Schuh kriegt das andere, wenn nicht den Zugang zu allen anderen Sachen dort zurückgeht. Also ist Tausch immer schon die Unterstellung des Geldes. Ja, aber warum musst du dann zum Tausch produzieren? Weil Menschen so sind. Ach, ich will wissen, wie es bei dir zu Hause zugeht. In eurem Privatverhältnis kannst du das garantieren nicht. Du sagst ja, was macht wer, wer sorgt fürs Abendessen, wer geht einkaufen und so fort. Ja, ich kann mir das so sagen. Also Geld ist doch in dem Sinn. So wie das ist, ist eine Verwaltung für Eigentum. Ja? Jetzt ist auch in der Gesamtwirtschaft, sieht es doch so aus, dass diese Verwaltung dieses Mittels macht gesamtwirtschaftlich, also mehr als die Hälfte aller Arbeit aus. Das ist auch eine Form von Wertschöpfung. Das ist eine Wertschöpfung. Ich meine, das ist letztendlich eine sinnlose Arbeit. Das heißt also, wenn man jetzt diese Verwaltung nicht hätte, wenn man darauf verzichten würde, sozusagen, sagen wir mal, Güter zu bewerten und sozusagen für alle frei zugänglich zu machen, dann wäre der dazu notwendige Aufwand an gesamtgesellschaftlicher Arbeit weniger als allzu hoch als das, was wir jetzt zurzeit machen. Überlegt ihr mal, wie viele Leute in Banken tätig sind, alles letztendlich sinnlose Tätigkeiten. Nur mal als Beispiel. Weil in der Gesellschaft, die hier alles weggehauen wird und für nichts gut ist, wenn es sich nicht in Geld verwandelt, da wird vielleicht Arbeit verleiht, wo man lieber Schieber. Läuft ja aber nicht so. Euer Problem ist doch, wenn das Geld wegfällt, wer jetzt die Nachfrage regelt und wer jetzt bestimmt, was die Bedürfnisse sind. Oder? Ja, also ich meine, also was ist da? Nein, also heutzutage ist es ja so, dass ich über also quasi meine Bedürfnisse selbst entscheide. Und wenn jetzt irgendwie man das Geld als Mittel der Nachfrage, also wie ich meine Nachfrage zeige, abschafft, der legt dann die Bedürfnisse sozusagen fest, weil du sagtest, die Wirtschaft muss bedürfnisorientiert sein. Also da liegt ja das Problem dann bei der Instanz, die diese Bedürfnisse sozusagen feststellen kann. Wenn es keine Märkte gibt oder keinen Markt gibt, der das regelt, dann wer legt es fest? Und dann stellt sich mir die Frage, würde es nicht reichen, um die ganzen Probleme, die du aufgezeigt hast, zu bekämpfen, Zinsen abzuschaffen und einfach Kredite ohne Zinsen zu vergeben? Also weißt du, was mir einfällt, wenn du sagst, das Geld legt die Bedürfnisse fest? Nee, das sage ich nicht. Das sage ich ganz klar. Aber du fragst, wer legt dann die Bedürfnisse fest, wenn das Geld weg ist, ja? Das impliziert doch irgendwie, dass das Geld schon bestimmt, was du für Bedürfnisse haben kannst überhaupt noch. Weil du hast halt nur so viel in deinem Portemonnaie, ja, und das natürlich, schießt natürlich ganz schön viel aus von dem, was du gerne vielleicht kaufen würdest oder wo deine Bedürfnisse braucht würden. Absolut, aber ich würde es anders formulieren. Leg nicht fest, was du für Bedürfnisse haben kannst. Welche du geben kannst, Bedürfnisse hast du zu Hause. Ja, das ist ja aber das, was ich kritisieren will. Das ja. Geld legt nämlich nicht fest. Oder sagen wir mal, durch das Geld wirst du nicht drauf gebracht, was du dir leisten kannst. Das ist umgekehrt. Du hast Bedürfnisse und jetzt musst du sortieren, dann hast du das Geld. Okay, also du meinst das gar nicht, das ist, glaube ich, vielleicht falsch formuliert. Es geht mehr eigentlich um den Marktmechanismus sozusagen. Das Geld vielleicht mal außen vor. Aber wenn ich jetzt eine bedürfnisorientierte Wirtschaft hätte, ist halt die Frage, wer bestimmt, welche Bedürfnisse ich habe. Aber muss das jemand bestimmen? Warum muss das jemand bestimmen? Ja. Wie soll das denn sonst funktionieren? Also, meine, woher geht das sonst bei Bedürfnis äußern? Was denn funktioniert? Wie soll genügend Güter produziert werden für die Bedürfnisse der Menschen, wenn man diese Bedürfnisse nicht äußern kann, wenn man was kauft? Also, kannst du dir sagen, was du brauchst, was du kennst? Naja, klar, aber wie soll das in der Weltwirtschaft artikuliert werden? Also das ist einfach. Mach doch recht nur fest, du kannst mir doch sagen, was du gern willst und was du brauchst. Das sehen wir doch nicht erst an, wenn du in dein Geldbeutel guckst. Finde doch gar nicht das rein dann. Also überlegst du mit anderen Sachen über das, was man gern hätte und was man braucht, herkriegt. Was man dafür braucht. Von Produktionsmittel, wie viel Arbeitseinsatz, wie viel Mutter und so weiter. Und dann macht man es. Und dann hat man es auch. Ja, aber gerade wird dann fest, wer bekommt was nicht alle haben können. Was soll denn das sein? Von mir aus Rollstuhl. Vielleicht gibt es halt nur so und so große Diamanten, so ein extremes Beispiel. Und wenn es halt sich entwickelt, dann brauche ich daran, die Verteidigung, wenn es kein Geld. Ach, da denke ich mir viel lieber überlegen, wieso du ausgerechnet dort aufkommst. Bist du nur ein 5 Kilo Gold, glaube ich, als Halsgehäng zu haben, dieser Denkel. Ja, von mir aus halt Geflügelfleisch, braucht auch keiner. Wollen die Leute trotzdem? Gibt nicht genug für alle. Also wer verteilt das? Was ist das ja? Mit laufen wegschmissen. Ja, eben. Ja, nur bei uns. Ja. Und woanders werden sie was produzieren, woanders wird was produzieren, weil die Kostüme dort ist. Was das Zentrum wird, was da alles zu Hause produzieren. Aber die Idee, auf die wir kommen, ist immer nicht gebrauchswert. Da fallen auch Goldklumpen ein, große Diamanten, was von Fabian auch schon mal. Es geht bloß, dass man sich was vorstellt, wo die Vorstellung gar nicht ein Bedürfnis ausdrückt, sondern ein Wert. Da soll was wertvoll sein und das soll schon Ausschluss indizieren. Und wenn was so wertvoll ist, kannst du nicht in der Hand. Also man sieht ja praktisch einfach immer nur Produktion, produziert und kauft Güter und verteilt es dann eben je nach Bedürfnis, was man kauft. Aber wir haben vorhin gesagt, Artikulation, du brauchst das Geld, um es zu artikulieren. Nein, ich brauche nicht das Geld. Hast du mal behauptet? Nur am Markt kannst du es artikulieren. Am Markt ich kenne nur keine andere. Du artikulierst am Markt gar keine Bedürfnisse. Nee. Du machst am Markt was ganz anderes. Du hast ein bestimmtes Geld am Konto oder im Hosensack und weißt, was du brauchst. Und jetzt wirst du durch die beschränkte Summe an Geld, was dir zur Verfügung steht, und dazu gezwungen, deine Bedürfnisse zusammenzuschneiden. Du artikulierst gar keine Bedürfnisse, wie das Geld ist oder der Markt erzielen, sondern du beschränkst sie. Du schusterst dir überall weniger an, was du eigentlich brauchst. Weil das Geld eben die Schranke ist, Gesamtsumme, für die wir auskommen müssen. Das, dieses Verhältnis zu bestimmen als dabei Bedürfnisse artikuliert, ist eine ziemliche Verklärung. Dabei Bedürfnisse beschränkt. Artikulieren von Bedürfnissen geht viel einfacher. Da gibt es eine Artikulationsorgane. Ja, aber was werden wir jetzt ein Bedürfnis? Wenn ich es einfach angehe, dann werde ich auch was erlauben. Ich habe hier ein ganz konkretes Beispiel. Was wäre dein Bedürfnis für dich? Alles, was du brauchst, wendest du an. Ja, so. Außer Luft. Gesichert ist offenbar, und zwar seit es ihn gibt, dass es immer einen gewissen Prozentsatz von Leuten gibt, die sogar verhungern dabei. Andere, die recht schlecht leben, andere, die höchst müssen. Und du kannst sagen, der Markt ist doch gar nicht das, was du behauptest. Aber wenn ich das Bedürfnis nach Hause zu fahren, dann kann man sagen, das kann sich jetzt keiner leisten, solange es Leute gekommen wird. Das wäre vielleicht eine Argumentation, die man vertreten kann. Aber zu sagen, jemand hat hier das Bedürfnis nach Hause zu fahren, und das muss ihm gewährt werden, weil das ist sein Bedürfnis, wir müssen das bedarfsorientiert denken. Nein, geht nicht. Es gibt nicht genug Autos für alle Menschen. Also muss sich irgendjemand entscheiden, der kommt in der Position. Wer entscheidet es nicht? Der hat doch nichts Wahres dran. Der Punkt, dass die ganze Welt nicht befriedigen kann, weil es zu wenig von Autos gibt. Die Autos, sie stehen noch auf Halde. Das ist doch nicht mehr. Das ist ja nicht genug Öl, um alle zu holen. Das ist mit dem Geld, was mit Geld immer ein Gewinn realisieren muss, indem du den Tauschwert dahin legst als Geld. Ja? Du musst den wahren Wert des Autos musst du realisieren. Wenn du das nicht kannst, dann bist du ausgeschlossen von dem Besitz. Also von wem? Du kannst jetzt kein Auto haben, weil es nicht mehr Knappheit hat an Auto. Das stimmt doch gar nicht. Ich will die Bildungsschule bei der Vorher und so. Der macht dafür überhaupt keine Bildungsschule. Auf dem gibt es nämlich nichts außer Geld. Alles, was es gibt, was ein Bedürfnis erfüllt, muss irgendjemand gearbeitet haben, die das hergestellt haben. Genau, das wird ja keiner machen. Nichts wird keiner machen, du brauchst doch lauter Zeug. Heute machen das die Leute sogar dann, wenn sie das, was sie produzieren, noch nicht einmal kriegen, noch nicht einmal Bruchteilen wollen. Das ist das, was wir erzählen. Und trotzdem machen sie es. Und jetzt behauptest du, wenn wir sagen, pass auf, wir sammeln alle zusammen, was ihr braucht. Und nur dafür wird gearbeitet, wird gesagt, das ist immer noch. Das Ausbeuten, da werden sie wie die Blöden. Dann sind sie schnauzschmeißen, werden arbeitslos, verhungert auf der halben Welt. Und dann sagt er, aber wenn ihr Bedürfnisarbeit geht, nie im Leben. Das ist doch absurd, Mann, das soll doch nicht wahr sein. Ja, das ist dann die Alternative der Hauptzeit, wenn es praktisch so wie der Plan wird stattfindet, oder? Natürlich. Ja, okay. Ja, ich glaube, das Schaffen gesendet, wenn das funktioniert, dann ist das toll. Menschengesellschaft nicht. In einer, in der es nur ums Geld geht, schafft es wirklich nicht. Übrigens, der reale Sozialismus hat nur mit Geld gearbeitet. Ja, wenn alles braucht, mit Völkern und Wunden, dann würde es auch nicht sehen. Wenn diese Gesellschaft eine Überproduktion hinlegen kann, dass es nur so kracht, aber die Leute sich das nicht leisten können, was es an Gebrauchsten würde, dann kann diese Gesellschaft nicht bestimmt einfach nur produzieren, was an der Bedürfnisse da, also um die Bedürfnisse zu befriedigen, was geplant wird, was gekauft wird. Ne? Wie viele Autos sind da gefahren werden? Da wäre ja wirklich mal mehr. Warum wird man runtergefahren? Ja, warum wird man runtergefahren? Zwei Stück verbringt im Arbeiten, oder? Für alles, wo die LKW ist. Ich glaube, das Grundproblem in der Diskussion, ich stelle überhaupt nicht in Frage, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber also mir stellt sich einfach nur die Frage nach der praktischen Umsetzung der Begriffsorientierung. Übrigens, wenn er die moderne Ökonomen mal nicht auf der ideologischen Begriffsorientierung hat, dann muss es praktisch gehen. Zum Beispiel, wie organisiert man logistische Produktion bei VW? Bedeutet ihr allein, dass noch eine Planwirtschaft funktioniert, dann haben sie nicht um. Ja. Da konstruieren die Ingenieure 7 neue Modelle. Da werden Zulieferteile gebraucht, die die Städte der BE für mal so blöd, aus 179 Fabriken aus der ganzen Welt. Und die sind just in time, wenn man in den Fabriken kommt. Worden. Und du sagst, du, Planwirtschaft geht ja so lange. Schon haben wir jetzt VW schon längst bleiben gemacht. Ja, aber wer macht das? Der Computerprogramm, das VW auch hat, wir gehen wahrscheinlich für die ganze Gesellschaft mit dem Computerprogramm von VW auskommen. Wenn wir was verfallen, dann geht die ganze Welt so unter die Frage. Kommst du dort auf? Wieso müssen wir eine Welt machen? Ja, nein, wie das funktioniert, wie die Landwirtschaft von VW, das ist jetzt noch mehr aus dem Dach, die gut sind, das ist ja nicht unbedingt. Ich glaube, wir sind jetzt nicht. Wenn du heute noch morgen, wir können